zurück. Ich muss eben nicht aufpassen, dass es auch aufnimmt, das Problem kenne ich schon. Siehst du, sie sollen es beherrschen, kriege ich schon die erste Mail, neue Leidenschaft mit der Partnerin. Oh. Diskrete Potenzprodukte bietet Ihnen unsere Versandapotheke an. Wenn ich das mal kriegen würde, ich kriege immer Ihre private Krankenversicherung, die ich mir eh nicht erlauben kann. Ja, Info, ne? Ja, weil die sind zu teuer. Genau, weil ich da eh nicht genug verdiene als Teilzeitarbeiter. Ich kapiere das nicht, weißt du? Bist du einmal beim Arzt und dann schlägt das Wellen. Ja, ja, es wird ja alles, weißt du, NSA und so. Aber darf man nicht drüber reden, wurde ja auch schon gemeckert, dass da zu viele Witze drüber gemacht werden. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Die einfach. Hast du noch deinen Titel, deine Titelmelodie? Ja, das ist jetzt nur das Problem. Ich weiß nicht, ob sie live gleich erscheinen wird. Okay. So, wir werden jetzt das Webtelefon auf 1000 Mics starten. Das Webtelefon? Ja, das ziehe ich mir nämlich hier dann rüber. Hier, auf dieser Seite sehe ich nämlich nur, ob das noch alles läuft. Was ist denn das Webtelefon? Das ist von 1000 Mics. Okay. Der wählt sich jetzt ein. Okay. Oh, da muss ich rein, oder? Und wenn ich die Sterntaste drücke, dann starte ich die Übertragung. Ich werde jetzt mal den Tweet abschicken hier. Jetzt habe ich alles doppelt. Didn't work. Check out Internet Connection. Bist du nicht ganz dicht? Wahrscheinlich, weil ich jetzt drin bin. My Broadcast. Nee, irgendwie stark Broadcast. Jetzt sag nicht, das geht auch nicht. Wir kommen mit MixLR. Nee, MixLR scheint geklappt zu haben. Jetzt bin ich live und air und habe schon wieder keinen Ton. Hallo? Doch, jetzt haben wir auch Ton. Das war mir nur zu leise. Nicht, ja. Nicht, dass es jetzt geht, weil ich gerade die Potenzpillen. Jetzt sieht alles gut aus. Jetzt spiele ich. Steht immer noch off-air. Ja. Was eher schlecht ist, wenn das der Fall sein sollte. Mal aktualisieren. Eigentlich müssen wir doch nur den Chat fragen, ob uns irgendjemand. Ja, hört. Einen von den unendlichen Chats. Wenn der hier nämlich anläuft, muss ich sofort den Ton abschalten. Oh, der hat Probleme mit Flashplayer. Das ist super. Er hört uns, na, dann sind wir auch da. Jo, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Chat. Da läuft auch alles. Ich keine Ahnung, wer uns wo hört, aber. Wir sagen erstmal Hallo. Ja, guten Abend. Genau, Hallo zusammen oder so. Was müssen wir anfangen? Wir haben uns gut vorbereitet. Gar nicht. Doch, wir haben vorher 3 Mails ausgetauscht und du warst 10 Minuten vorher da. Das reicht. Ja, aber ich stand im Staunen. Das ist, ich glaube, mit Absicht gewesen. Gleich mit Chips anzufangen war jetzt auch eine doofe Idee eigentlich, aber egal. Das gibt diesen Podcast das gewisse Etwas. Ja, das stimmt. Aber wir müssen, glaube ich, mal vorher einmal abkündigen sozusagen. Ja. Also alte schweigende Mehrheit haben wir jetzt erstmal so ein bisschen, hatten wir 3 Monate Pause. Und da Marco nicht mehr casht, jedenfalls zur Zeit nicht, hat er jetzt auch nicht so richtig Lust, dann einen Podcast zu machen. Was ich erstmal persönlich gut finde, nicht, dass er nicht mehr mitmacht, aber dass er nicht anfängt, einen Podcast zu machen, ohne zu cashen, um das mal so zu umschreiben. Ein Novum. Ja, gibt's sonst ja gar nicht. Und ich hatte aber ja Lust anzufangen. Vielleicht, das muss ich vielleicht einmal dazu sagen, bevor du mal dazukommst, wieso das überhaupt dazu gekommen ist. Du hattest ja irgendwann mal so als Witz auf Twitter geschrieben, du könntest ja auch mal podcasten. Richtig. Da dachte ich schon so, könnt ja, aber eigentlich habe ich gar keine Lust. Und dann war ich so auf Events und das Event sei lieber nicht dazu, sonst so viele einige beleidigt, die da waren oder so. Okay. Aber da stellte sich heraus, so eine Frau erzählte 3 anderen Frauen so die Geocaching-Welt, erklärte sie ihnen. Okay. Also wer mit wem und warum, ich glaube, das Ding rollt gleich. Wer mit wem, warum und wer berühmt ist. Und der ist berühmt, weil er seit 2002 dabei ist. Und der ist berühmt, weil er über 10.000 Funde hat. Sind wir berühmt? Bist du berühmt? Nee, sie hat mich nicht mal gekannt. Mist. Und der Berufsgeocacher zum Beispiel war auch da. Der war berühmt, weil den kennen sie sogar in Bayern. Also, wir sind doch, dann sind wir auch berühmt. Uns hören sie heute auf den Azoren, mit Glück. Okay. Und so ging das in einer Tour weiter. Und da dachte ich mir so, nee, solchen Leuten kannst du nicht das überlassen, dass die anderen erklären, was Geocaching ist. Da müssen wir irgendwie eine Bastion bilden, die da irgendwie gegenhält. Ey, sonst wird mir echt schlecht, wenn ich sowas höre. Sorry, aber muss ich mal so deutlich sagen. Was heißt denn berühmt? Der findet die Dosen schneller. Oder mit dem habe ich... Nee, aber wichtig war es, dass sie mit dem gecached hat immer. Sie hat gesagt, ja, mit dem waren wir auch schon mal und der ist mit uns klettern gewesen und. Okay. Und ich stand da so neben und dachte die ganze Zeit, die hat doch ihre Tassen im Schrank. Also gar nicht böse gemeint, aber die definierte sich jetzt wirklich darüber, dass sie also mit diesem, ich glaube, mit dem Berufsgeocacher hatte sie gar nichts zu tun, aber mit dem Kletterer, nee, mit dem, der so lange dabei war, war sie schon mal los und der so viele Funde hatte, mit dem war sie los. Und der andere, der war scheiße, weil der betrügt auch. Also der lockt auch Dosen, bei denen er gar nicht war. Oh. Ernsthaft. Und so ging das echt so eine Viertelstunde und ich fragte, als ich dann mit dem Berufsgeocacher, ich dachte, was ist das? Das ist ein ganz berühmter Podcast. Ich sag, alles klar. Okay. Ja, ist er wirklich? Ich sag, ja, ich habe ja auch nur gefragt. Also ich hatte das gar nicht angezweifelt. Mein Gott, egal wie man zu ihm steht, aber er ist ja wirklich bekannt. Das muss man ihm ja nur mal lassen. Also, ja, das gibt's ja kein Thema. Aber das war so der Moment, wo ich nochmal dachte, scheiße, irgendwie müssen wir als alte Säcke ein bisschen gegenhalten gegen so einen Schwachsinn. Echt. Also dazu würde ich ja sagen, ich bin ja kein alter Sack, ne? Naja, ich meine, ich sehe, wann du hier ankommst, wenn du kommen wolltest. Klappt das auch schon alles nicht mehr so. Nein, aber man muss auch ein bisschen, das kann man euch nicht so. Du weißt ja, man hat ja immer so ein bisschen Selbstzweifel. Und deswegen war ich am Montag nicht deswegen, sondern ich war am Montag bei einem Event in Lüneburg, dass der liebe dass der liebe Dennis organisiert hat, die Feuerwalze, ja, oder? Ja. War total nett, ich weiß nicht, was du irgendwie. Nein, bei Lüneburg muss ich immer an dieses. Wie war das? Da wollten sich gegenseitig aus den Events rausklagen. Aber das darf ich jetzt nicht zu laut sagen. Da habe ich ganz böse Kommentare und Mails für gekriegt. Nee, war wirklich ganz nett. Ist auch so ein bisschen, ist nicht so überlaufen. Und dann habe ich natürlich auch so gefragt, ja, was hältst du davon? Jetzt hier Podcast, so ein bisschen am Freitag. Einheilige Meinung. Du quatschst uns hier schon genug vor. Lass es mal lieber. Außer mein treuester Fan, der Abrocker, natürlich, ich brauche noch was zum Einschlafen. Und das war dann so die Bestätigung, dass wir es tatsächlich das machen sollen. Das heißt, du hast keine neuen Hörer mitgebracht? Ich habe keine neuen Hörer mitgebracht. Oh Mann. Siehst du doch hier. Guck mal, ja, ich guck gerade mal, die kenne ich alle fast da, ja. Auch, guck mal, der Louis Cypher ist auch wieder da. Okay. Peak, Rolf, Schlemmerkescher, Hecken. Ja, die schreibt eigentlich die Shownotes. Die übliche, das macht der Interceptor, der schreibt das immer. Da kann man sich wirklich richtig cool drauf verlassen. Wenn ich gerade Louis lese, muss ich mal eins, ich finde ja eine von seinen Aktionen so richtig cool. Louis, verzeih mir, aber ich mit dieser komischen GC, BC, AC, Guzi oder wie die heißt, kann ich immer noch nichts anfangen, aber der macht ja jetzt gerade Versteigerungen. Bietest du jetzt live? Nee, die ist auf 200 Euro, das ist mir dann langsam, da hört es dann langsam auf. Okay. Aber unter louiscypher.eu findet man die Versteigerung. Ich weiß gar nicht, wie viele Coins. Louis, wie viele Coins? 6, 7 sind wohl schon weg und die gehen meistens, die eine ist für 666 Euro weggegangen. Das ist der Moment, wo ich denke... 7. Er sagt 7. 666 Euro. Ja, ich glaube, eine ist für 666 oder so weggegangen. Da habe ich schon gedacht, naja, das ist selbst mir, also echt zu viel. Und 7 Stück, genau. Und ich biete zumindest immer am ersten Mal gleich 100 Euro, falls die gar keiner nimmt, dass zumindest dreistellig wird. Das habe ich bis jetzt immer durchgezogen. Okay, und die anderen sind dann gleich draus, 100 Euro? Ja, dann kommen auch nicht mehr so viele. Das geht dann wesentlich langsamer voran ab da. Okay. Kann ich aber auch verstehen. Also auch wenn das diese Teufelscoins sind, das Geld muss man dafür erstmal übrig haben. Also ich sehe es dann als Spende. Richtig, und außerdem ist es ja ein guter Zweck und die Aktion kann man nur unterstützen. Und er hat ja dafür gesorgt, dass man Spendenbescheinigung kriegt. Das heißt, Vater Staat zahlt die Hälfte. Also bei uns ist das zumindest fast so. Wenn du das einreichst, macht sich das in der Einkommensteuer wirklich gut bemerkbar. Das heißt, wenn man denn Steuern zahlt. Also manche haben ja nicht so viel, dass sie da jetzt zahlen müssen. Gleich mal auf die Seite gehen. Das ist ja, ganz cool. Also diese Coins, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Ich glaube, wenn ich eine ersteigern würde, also eine kriege, dann würde ich die wieder versteigern und das Geld dann auch noch spenden oder so. Mal gucken, muss ich mit Heike besprechen. Heike hat mir bis zu einer gewissen Summe freie Hand gegeben. Ich habe gesagt, mach doch, wenn du willst. Da, 200 ist die aktuelle, ja. Außerdem will ich den Leuten die auch nicht wegsteigern. Ich möchte ja schon, dass die selber das Geld da rausschmeißen für. Weil das dieses Kinderhospiz, ich finde Kinderhospize ist sowas völlig Unterschätztes. Also ich finde es gut, wenn man mit Coins helfen kann, ja? Ja. Aber dass dann so weit rumkommt, ist ja... Bist du sonst Coin-Fan? Ich bin absolut kein Coin-Fan. Da haben wir ja was gemeinsam schon mal. Ich war mal Coin-Fan, aber mittlerweile ist mir das alles ein bisschen zu abgefahren, weißt du? Ist ein bisschen ausgeartet, ne? Ja, wenn du das manchmal auf eBay siehst oder wenn du dann siehst, Spezial Edition gibt nur 50 Stück. Mhm. Und dann siehst du auf eBay, er verkauft 50 und dann ein halbes Jahr später gibt es dann doch nochmal 30. Echt? Ja. Das dürfte ja schon rechtlich problematisch werden. Doch, wenn sich da ein Käufer beschwert, dürfte das schon ein Problem geben. Ich habe hier so eine edle von Louis und eine von seinen 50er Auflagen. Ja, das ist ja also, nicht jetzt Louis, ne? Nicht, dass es in den falschen Hals. Nein, aber ich meine überhaupt so, deswegen weiß ich mittlerweile, was die Dinger wert sind. Ich muss ja den Keller extra versichern wegen seiner Coin. Wenn du Louis triffst, der fährt ja nur mit so einem großen Auto. Ja. Total gepanzert. Ja, weiß, woher die Coins sind. Damit man ihn nicht überfällt. Ich muss gerade mal Tünnis, Mensch, hallo Tünnis, von dir habe ich echt ewig nichts mehr gehört, leider. Das war auch so ein Podcast, den ich echt gern gehört habe. Ja. Auch wenn sie es mal ein bisschen übertrieben haben, aber lieber mal ein bisschen Meinung als dieses, ja, will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail. So, jetzt haben wir aber schon wieder, ja, wir sind... Warte mal, bevor wir jetzt richtig starten, ja. Ich habe nämlich heute eine ganz tolle Karte von Mika bekommen. Aus Mika, Berlin? Nee, Mika aus Fellmar. Den kenne ich gerade. Den kannst du auch nicht. Also, ach so, dachtest du Mika, der Sänger? Ja, nein, ich dachte Mika, der Podcaster. Ach, Mika, der Podcaster. Das sieht ja so aus, als würde er sich das noch überlegen. Also, sie sehen ähnlich aus. In den nächsten Jahren schon. Mika ist der Sohn von Michaela und Martin, auch bekannt unter der Benebelte. Ja, das sagt mir was. Ne? Und der hat sich dann hier schon mal bedankt, sieht ganz nett aus. Und da ich ja weiß, dass der Benebelte jetzt gleich ins Bett muss, weil so ein kleines Kind nervt, hält einen ja ziemlich auf Trab. Danke, Karte ist angekommen. Euch beiden oder euch dreien, alles Gute. Karten ist sowieso cool, könnt ihr gerne schicken. Wir nehmen alles hier für die Andenkenwand da hinter mir. Oh geil, so ein selbst ausschaltender Bildschirm ist natürlich... Oh, ich hoffe, dass er nur den Bildschirm ausschaltet, nicht den Ton. Ich nehme die aber trotzdem wieder mit, das ist meine Karte. Ja, die jetzt ja, aber wir nehmen alles hier, egal was wir kriegen können. Ich sehe gerade, wie so tippen die Schlemmercasher immer Quitt. Ja, nicht interessant. Quitt geht gar nicht. So. Themen. Fangen wir an, oder? Ja, wir fangen ja schon die ganze Zeit an. Ja, noch haben wir ja erstmal, sind wir ja abgeschweift. Ich muss mal gucken. Was wir wollen, haben wir ja kurz gesagt. Wir machen hier so eine Art Waldorf und Stettler fürs Geocaching. Das heißt, wer das hört, bitte mit Humor sehen. Und wer den Humor nicht hat, dann hört den Scheiß einfach nicht. Geht los, sagt die schweigende Mehrheit ist scheiße, aber beschwert euch bitte bei mir nicht. Ich mache ganz klar Zensur in dem Blog. Wer da anfängt, beleidigt zu werden, fliegt raus. Kritik stört mich nicht, aber irgendwer nannte mich letzt aufgeblasene Kröte. Nee, Silberrücken ist ja okay. Aufgeblasene Kröte, glaube ich. Das war dann aber gar nicht so gemeint, sondern ganz anders. Er wollte das dann so didaktisch... War das nett gemeint? Das ist doch nicht nett gemeint. Nee, das war... Der Klagende aus Lüneburg, der das nicht witzig fand, den Podcast mit Rollsplit-Kalle. Okay. Und nachdem er bei mir dann einfach gelöscht wurde, hat er dann Rollsplit-Kalle auch noch E-Mails geschrieben. Also, oh, ja. Schlimm. Es tut mir leid, ich habe gar nichts gegen ihn. Ich fand diese Aktion nur, sich gegenseitig zu verklagen, um nicht auf ein Event zu gehen, sorry, finde ich krank, egal wer es macht. Also, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist so lange her. Das ist halt komisch. Also Waldorf und Stettler passt aber auch. Weißt du, kennst du das eins der berühmtesten Zitate von denen? Nee. Bist du bereit für den Weltuntergang? Ja, schlimmer ist dieser Podcast, kann er nicht sein. Stimmt, dann passt das wirklich, das sehe ich auch so. Was habe ich noch? Achso, Podcast mit Gästen war auch nicht, hatte ich von vornherein gesagt, als wir die Pause angefangen haben, das mache ich nicht wieder. Nicht, weil das schlecht war, ganz im Gegenteil, das hat richtig Spaß gemacht. Aber es ist dann nach anderthalb Jahren auch durch. Also außerdem... macht im Moment jeder Podcast mit Gästen. Und manche Gäste habe ich auch das Gefühl, die könnten sich schon Geld dazu verdienen, denn so viele Podcasts treten die auf. Also, okay. Das ist so ein bisschen, die Leute laufen ja schon weg, wenn du mit dem Mikro kommst mittlerweile, weil sie Angst haben, dass der nächste Podcaster auf sie einschlägt. Also, wobei wir ja mobil sind, ne? Ja, es ist ja auch nicht so, dass ich gar keine Gäste will. Ganz im Gegenteil. Ab und zu werden wir mit Sicherheit mal wieder einen nehmen. Ja, oder wir fahren mal vorbei. Würde ja auch gehen, so im Radius. Ja, Event ist, genau, bei dem Kescher meinst du jetzt. Ja, okay. Ich hatte auch Event mal gedacht, aber bei Event weiß ich immer nicht, ob man nicht eher nervt. Also da bin ich noch nicht so. Ich glaube, nach zwei Podcasts können wir gar nicht mehr aufs Event gehen. Weil uns will gar keiner. Ja, das kann auch sein, dass ich dann als aufgeblasene Kröte weggeprügelt werde, aber wollen wir mal gucken. Es gibt ja auch so Podcasts, die dann auch tatsächlich auf Events sind und das ist dann manchmal sehr traurig, ja, weil sich dann keiner hinsetzen will und dann. Genau sowas will ich nicht. Dann kommt einer und dann erzählt er irgendwas. Also ich würde sagen, wir sind mobil. Ja. Wollen wir einen Radius machen? Ja, nicht, dass jetzt irgendeiner aus Düsseldorf anruft, ja, sagt, kommt doch mal vorbei. Ja, aber selbst wenn wir da zufällig gerade sind, könnte auch das mal passieren. Das ist jetzt unwahrscheinlich, aber ja. Ein Radius, weiß ich nicht, 150, 200 Kilometer, das ist einfach eine Zeitfrage. Ja, also sagen wir 150 Kilometer brauchen wir ungefähr eine halbe Stunde. Nee, ist klar. Ich meine, du hast ein kleines Kind, da musst du bist der Zeitbegrenzte, nicht ich. Ich habe ein großes Kind, das studiert aber gerade. Das ist, hat genug selber zu tun. Also. Sag mal, 150 Kilometer von hier, da sind wir schon mitten auf dem Meer. Ja, das ist die Richtung, in die ich nicht mehr ganz so oft fahre. Ja, sollten wir so machen. Sollten wir machen. Also, wir überlegen uns das. Ja, und der Plan war, wir machen irgendwas. Das richtig. War der grobe Plan. Ja, der Plan war ja auch so mal so eine Live-Cash-Begehung. Ne? Du hast doch gerade das Falsche. Düsseldorf geht gar nicht. Aber als ich dich dein Video gesehen habe, der alte Mann und das Meer, wie du da durchs Watt läufst. Geil, ne? Ja, aber auch ganz schön schnaufig. Jetzt sind's doch. Ich war einer der fittesten. War da eigentlich ein Cache auf diesem Leuchtturm? Nein, du musst aber bis zu dem Leuchtturm laufen. Okay. Der Cache heißt. Ist der Earth Cache, dieser Arngast. Arngast heißt er auf jeden Fall. Und da muss man 9 Kilometer hin und 9 Kilometer zurück. Es sei denn, wie bei uns, das Wasser ist ein Meter höher als normal. Okay. Dann läuft man 9 Kilometer hin und läuft dann hüfthoch durchs Wasser zum Schiff, um da aufzusteigen. Geile Aktion. Die Rentner da an Bord waren hin und weg. Wir wurden fotografiert. Wir waren echt Berühmtheiten auf diesem Schiff. Da sind ja schon 60, 70 Leute drauf gewesen. Es war eine geile Aktion. Weißt du, was sie bestimmt dachten? Das sind wieder diese Touristen, die da durchs Watt laufen. Die geschafft haben. Ja? Und jetzt kommt das Meer und jetzt müssen wir die retten. Genau. Der Cache lautet übrigens den GC-Code. Wir sind ja vorbereitet. Ich habe den auch irgendwo geschrieben, ja. Siehst du, und ich finde ihn dann. GC1JC94. Genau. Da steht da auch schon, guck mal, Luis war schneller als wir, eindeutig. Hammer. Also den kann ich jedem empfehlen, wer mal körperlich fit ist und eine Herausforderung sucht. Der fängt an, dass man am Watt steht und der Führer sagt einem, der Führer ist auch gut. Hier geht ihr lang. Ja, der Führer sagt einem, eine Stunde laufen, dann wird's besser. Und vorher nicht anhalten, weil man immer absackt. Es ist ernsthaft, du läufst eine Stunde wie ein Spasti durchs Watt. Was hast du denn da für Schuhe an? Also Gummistiefel wäre ja kontraproduktiv, oder? Geht gar nicht. Lässt da auch gar nicht mitgehen. Turnschuhe haben einige gehabt. Die haben alle ihre Sohlen unterwegs verloren. Die werden nämlich abgelutscht, wenn die geklebt sind. Okay. Und das Beste ist, haben wir vorher gekauft, kostet so 30 Euro, Surferschuhe. Das sind so Neoprenschuhe bis zum Knöchel. Aha. Die sind dafür das Beste. Okay. Du sagst also die ganze Zeit, du bist zum Knie wirklich im Schlick weg. Also wir reden da nicht von so ein bisschen durch am Rand laufen. Das ist wirklich geil, das da. Also das ist sagenhaft. Okay, und wie lange bist du unterwegs? Du musst also zu diesem Leuchtturm kommen? Ja. Da irgendwas ja, das dauert so, notieren? Ich weiß nicht, 4 Stunden? Nee, du musst unterwegs, musst du schon an einer bestimmten Stelle was gucken, was unterm Watt ist. Dann musst du ein Foto machen an einer bestimmten Stelle und dann musst du am Leuchtturm auch noch was notieren, ja. Und ihr seid mit Führer gelaufen und der Führer... Kann ich alles andere, kann ich nur... Das ist eine richtige Tour. Ja, und du läufst auch im Zickzack dahin, weil er die besten Wege kennt. Wenn du jetzt selber läufst, direkt drauf zu, brauchst du länger, weil du dann noch tiefer einsackst. Okay, und der macht das aber nicht nur für Geocacher, sondern das ist eine normale Wattbegehung. Ja. Und ihr mischt euch dann in Kognito. Ich glaube, wir waren 8 oder 10 Geocacher von 20 Leuten. Stehe ich mit einem Logbuch? Nee. Mist. Nee. Das müssen wir nochmal besprechen. Nee, den muss man tatsächlich selber laufen. Das ist so einer. Das ist so anstrengend, weißt du? Ja, das kann ich verstehen. Aber du kannst ihn auch nicht mit dem Boot machen, weil du unterwegs ja auch was notieren Auto musst. Geht auch nicht. Oh, Mann. Aber geil. Also kann ich nur. Kannst du nur empfehlen. Ja, absolut. Den Film haben, glaube ich, die meisten. Hatte ich auch auf unserem Podtoast hier angesetzt. Also da konnte man sehen, wo der ist. Da hört man dich aber schnaufen. Doch. Ja, ich weiß. In der Tat wäre ich während meines Urlaubs auch mal aktiv, weil ich habe ja so ein tolles Fitnessarmband und das misst so die Schritte. Nee, ein Fitbit oder? Nee, das ist ein Jarbon. Was ist das denn? Das ist genau dasselbe. Was kostet das? Kostet mehr. Das sieht so edel aus, ja. Ja. Was heißt mehr? Die gucken sowieso alle nach. Ich glaube, 129. Ja, krieg Krümel mal eine Woche nichts zu essen. Das habe ich mir auch nur gekauft, um das Krümel an den Bein zu binden und dann die Schritte zu tracken. Und ich war in der Lüneburger Heide bei NDRs Wandercache Oldschool. Ja. Jetzt suche ich ihn gerade, wie er genau heißt. Durch die Lüneburger Heide. Genau. Hammer. Ja. Also ich war da ziemlich spontan, habe gesagt, okay, Machst du noch ein bisschen Landkreis Harburg voll? Weißt du, diesen ja, ja. super tollen Powertrail mit den versifften Dosen? Die edlen Verstecke. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt du könntest eigentlich spontan mal aufbrechen. Handschuhfach auf, stehen da zwei Flaschen Wasser drin, 0,5 und dann ging's los. Die reichen auch. Nee, ich war nee? Alle. Ich war fix und alle, als ich wieder da war. Echt? Ja. Das Schöne ist ja, du kommst ja auf diesen Parkplatz. Ja. Da sind 3 Millionen Rentner. Ja. Ich dachte, das Altersheim brennt, weißt du? Und die Kutschen. Mit ihren Kutschen. Ich kurz am Überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kutsche an jedem Waypoint vorbeifährt? Weil du musst ja nur die Fotos vergleichen. Tut sie nicht, nee, nee. Tut sie nicht, genau. Ja, und dann ging's los. Und am Anfang, das weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich hatte ja diesen Landkreis Harburg, da ist ja tatsächlich so, du rennst. Ja. Nächste Dose 600 Meter und bist permanent wenn's im Stress. Wenn es hochkommt, ja. Oder 300 Meter und dann das ist das Problem, ja. suchst du die, dann ärgerst du dich und dann sagst du, naja, meine Faunzähler, der muss nach oben, ich will berühmt werden. Weiter. Und so bin ich auch bei diesem Wandercache, habe ich auch angefangen und lauf so. Und ich glaube, nach dem ersten Waypoint, den du da vergleichen musst, ist das wie so eine Erdung. Da kommst du wirklich runter und merkst du, hier kann ja nicht viel passieren. Ja. Du musst eigentlich nur auf das Piepen deines Gerätes warten, einmal die Augen auf. Die Heide, Heide beruhigt, ja. Die Heide beruhigt, richtig. Landschaftlich toll. Am Ende, manche haben das ja gemessen, ich weiß nicht, 22 Kilometer, 25 Kilometer? 25 hatten wir, glaube ich. Ich sehe gerade, 5 Millionen Mücken hatten wir gar nicht. Hattet ihr? Wir auch nicht. Ich hatte 5 Millionen Rentner da. Ja, Rentner. Oh, aber das hat sich zum Glück auch verlaufen. Na, aber sie nerven. Aber es gab auch Stellen, wo ich wirklich ganz allein war. Echt? Fahrradfahrer fand ich diesmal schlimm. Und dann echt alle dauernd geklingelt. Und dann so ein Rentner. Wir konnten gar nicht zur Seite. Pöbelte der uns noch an. Dem hätte ich fast aus dem Maul gehauen. Ich hatte echt so die Schnauze voll. Wir konnten gar nicht zur Seite. Und er fuhr immer, kling, kling, kling. Können Sie mal zur Seite gehen? Ja, wohin denn? Fahren Sie mich rum. Ja, eben. Ja. Dass sie sich alle immer noch so kurz vorm Tod so aufregen. Also es ist nichts für Wochenende, finde ich. Also schön, nee. Also wir haben ihn auch am Wochenende gemacht, aber schöner wäre es echt in der Woche zu machen. Ich habe ihn in der Woche gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau Datum. Da ist aber auch so viel am Start. Ja. Also irgendwie, das ist... Sommer. Wahrscheinlich muss man im Winter machen, aber dann ist es ein bisschen anstrengend. Nee, wir sind aber 8 Grad lang gelaufen. Ist cool. Ja. Ich meine, selbst dann sind noch Ränder da davon ab, aber nicht so viele. Gut, und ich hatte das Ding auch dann oldschool, wie ich dann mal war, ausgedruckt. Alles mühsam ins Gerät eingegeben. War schön, hat mich geerdet, empfehlenswert, Favoritenpunkt dagelassen, mich gefreut. Ich hatte ja noch die Hoffnung, den FTF zu schaffen, weil das ist tatsächlich, der ist rausgekommen. Ja, aber dann stürzen alle los. Also. Nee, eben nicht. Der ist rausgekommen, hatte keinen FTF. Nächsten Tag kein FTF. Oh, das ist erstaunlich. Und ich bin dann irgendwie zwei Tage später und der FTF ist dann, die sind, ich glaube, 2 Tage später losgegangen. Also es hat so eine abschreckende Wirkung. 22 Kilometer wandern. Ja, da zucken die ersten, ja. Wir können jetzt eigentlich die Final-Koordinaten verkaufen. Und von dem Geld kaufen wir uns besseres Podcast. Ich kann erstmal gleich den Tipp geben. Wenn man den macht, falsch rum machen, ist besser. Dann kommst du nämlich nach 18 Kilometern an das Café, wo es Buchweizentorte gibt. Ja. Das ist also viel geschickter, den falsch rum zu laufen. Ich hatte echt falsch rumgelegt. Weil so hast du nach 4-5 Kilometern die Cafés. Das ist scheiße, das ist noch zu früh. Wenn du aber schon so 18 Kilometer eine Beine hast und dann da ankommst, dann weißt du diese Torte viel mehr zu schätzen. Aber hast du das auch gesehen? Wenn du beim Start die Rentner an diese Kutsche fahren, dann die triffst du dann alle da wieder. Ja. Da sitzen sie dann ganz, ich glaube, die fahren nur bis da? Nee, die fahren außen rum. Ich habe das gesehen, die haben aber alle Elektroräder. Das ist ja das Schlimme. Ja, ich rede von der Kutsche. Okay, ja, die Kutschen fahren dahin, ja. Ah, das waren Elektroräder. Ja, haben uns endlich davon überholt. Das ist ja das Schlimme. Jetzt kommen diese Rentner noch weiter als früher, weil sie jetzt Elektroräder haben. Und diese Dinger scheinen ja, das ist ja unfassbar, was damit zu fahren ist, ey. Ich muss mal gucken, nimmt der eine noch auf hier? Ich weiß nicht, ich gucke hier immer auf so einen roten Punkt, der hypnotisiert mich. Und gucke immer auf die Uhrzeit da oben. Aber der nimmt auf, das ist aber wichtig. Also das war... Der nimmt auch auf da. Also. Das war mein absolutes... Also das war ein Highlight meines Urlaubs, den ich hier mal in der Gegend genommen habe. Und dann war ich natürlich noch beim Multispezial-Spitzpunkt von, und jetzt kommt's, Hasamahe. Ja, Hasamahe. Hasamahe. Kann kein Schwein aussprechen. Ja. Und weißt du, warum ich da war? Fand's ihn gut. Da muss ich eine Vorgeschichte erzählen. Also ich habe das dann irgendwie auf Twitter gehört. Boah, den Cache müsst ihr umgehört. Ja, ich kann gar nicht mehr schlafen. Mir fällt ein Ei ab. Der ist so toll. Das ist das Beste der Welt. Und wenn man natürlich Urlaub hat, ne, dann das könnte man ja nochmal in dem Zeitraum, wo Krümel schläft, schnell da hinfahren und dann machen. Sagen wir es mal so, ich habe mir was völlig anderes vorgestellt, als ich vorgefunden habe. Ich fand ihn, während ich dran war, nervig. Ja. Und fand ihn dann aber im Endeffekt gut, dass ich einen Favoritenpunkt dagelassen habe. Echt? Ich nicht. Ja. Stieg ein. Ja, Favoritenpunkt ist ja was ganz Subjektives, ob du das für dich jetzt gut findest. Ja, nee, nicht wirklich. Da wirst du auch schon mal bepöbelt wegen. Ja, ja, ich habe festgestellt, wenn du vorher so einen Hype hast, dann steigt deine Erwartung ins viel zu Unermessliche. Ja. Und deswegen Reset. Und dann habe ich gesagt, der Junge hat da was hingesetzt, hat sich da Gedanken gemacht und ist es nicht eine Dose, die ich aufschraube? Ja, das stimmt. Und genau deswegen kriegt er auch einen Favoritenpunkt. Ja, aber was hat das noch mit Cashen zu tun? Ich stand davor und dachte mir, ja, und wann kommt jetzt der Cash? Also ja, ich musste, nach fünf Stationen. Also das ist mal realistisch, du musst nicht suchen. Ja. Es gibt kein besonderer Ort, es ist kein besonderes Versteck. Es ist einfach eine Bastelarbeit, das ist ein realisiertes Rätselheft. Ich will das gar nicht schlecht machen, also es ist viel, viel besser als jede Dose einer Leitplanke. Ja, richtig. Nur frage ich mich am Ende trotzdem, und deswegen hat er von mir auch keinen Favoritenpunkt bekommen, ist gar nicht böswillig, sondern ich habe mich vor diesem Ding gelangweilt, weil ich überhaupt keinen Bock darauf hatte. Wir waren zu dritt da, weil da treffen sich die Leute ja jetzt auch mittlerweile zu zehnt dann und so. Ja, um es überhaupt zu schaffen. Genau, dann du kannst aber nur zu dritt ist schon zu eng. Du kannst eigentlich nur zu zweit was machen dran. Ja, und eine trinkt ein Bier oder gibt das war Ratschläge. Ich stand dahinter am Flugratsch und hab mal gedacht, hoffentlich finden sie es bald, weil ich sag ja, die Arbeit ist völlig ohne Frage, das ist alles gar kein Thema. Ja. Aber mir ging es dabei so ein bisschen, ich muss auch mal so grinsen, kennst du diesen, es gibt ja noch so einen Hamburger Podcast, ich weiß jetzt immer nicht, wie er heißt. Viele. Soll damit nicht böse sein. Der macht auch immer viel mit Interviews und so. Da weiß ich nicht. Irgendein Podcast über Geocaching. Okay. Der läuft hier in Hamburg rum und interviewt um alle möglichen Leute. Das kann ich. Also, ich kenne ihn aber auch nicht weiter. Podcast. Ja, ich glaube ja. Ja. Und der hat auch ein Event, weißt du, der ist schon viel weiter als wir. Ja, der hat ein Live-Event, hat er gemacht. Da ja, hat er mich auch eingeladen. Also, wir müssen eigentlich so ein Event machen an der Autobahnraststätte, weißt du? Da können die Leute gut ran, gut wieder weg. Ja. Passt. Nee, aber bei dem muss ich mal lachen, egal wie der fragt, bevor ich das vergesse jetzt, wo wir sind, da immer Mystery. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin der Einzige in Hamburg, also ich mag Gerald seine Caches, weil der da echt Liebe reinsteckt. Ja. Also alleine auch der Aufwand, der Aufbau. Und da ist auch so ein Cache-Teil mit dran. Aber im Prinzip würde ich den nie als Top-Favorit nehmen für mich. Weil bei mir fehlt, ich muss nicht laufen, meistens komme ich da hin und bin überrascht von dem, was er da gebaut hat. Gar keine Frage. Aber trotzdem fehlt mir diese, für mich gehört zum Cachen auch mal ein bisschen Laufen. Echt. Und das ist bei ein, zwei von ihm. Der Rest ist mehr so, da bestaunt man die Bauwerke. Und ich habe immer keinen Bock, Bauwerke zu bestaunen. Also das ist auch. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so der, dass er so ein bisschen überstrahlt und dass dann Leute sagen, hallo, das so will ich das auch machen. So mache ich das auch. Mhm. Und dann kommt sowas zustande. Ich fand den Cache wunderbar. Also für mich muss ich nicht laufen. Ja. Die Suche besteht ja darin, das zu erkennen. Jetzt erkennst du das. Aber wenn du jetzt 10 Funde hast und zu diesem Spezialstützpunkt stehst, gehst, dann suchst du wahrscheinlich erstmal im Gras, bevor du da zuschlägst. Oh, deine Mutter ist auch wieder da. Deine Mutter ist wieder da. Und genau da habe ich gar keinen Bock zu. Das ist, wie gesagt, wenn die Rätsel, wir kaufen ein Rätselheft, da gehe ich nicht cachen. Für mich gehört ja gerade, dass ich rauskomme. Das ist dieser Outdoor-Teil. Ja, hier, das, Fitnessband, weißt du? Siehst du? Deswegen, Gott sei Dank, sieht das ja jeder anders. Aber das Problem ist, du kannst ja jetzt nicht loggen, ja, tolle Arbeit, hat er auch wirklich Aufwand reingestellt und ich erkenne das absolut an, da ziehe ich Not vor. Aber für mich ist kein Dollar Cash. Ey, da glaubst du ja gar nicht, was dann abgeht. Jetzt wollte ich dir gerade einen empfehlen und jetzt habe ich gesehen, den auch hast so du einen. Auch schon gelöckt. Welchen, ne? Lura 97 Allerlei von Lura 97. Den fand ich bis auf eine Station auch klasse. Obwohl er relativ kurz ja ist. Er hat sechs, ja gut, vom ja, Weg. Vom Weg her meine ich Weg. Jetzt, ja. Den fand ich schon, das ist genau dieselbe Machart, außer dass du dich ein bisschen bewegst. Und dass ich ihn kaputt gemacht habe, weil ich war dann an der kleinen Ameise und da ist mir die Antenne runtergefallen. Oh, nee. Ich habe die nicht gefunden. Aber ich war so frei und habe das gemeldet, sogar mit meinem Nick. Und die haben mich auch nicht geteert. Nee, aber das ist aber noch was anderes. Diese Ameise hat mich zum Beispiel überrascht. Okay. Das ist schon mal das Erste. Ja? Dann musste ich oben da an der Leitplanke das alles sammeln. Jetzt mal die Frage. Du bist von Station 1 zu 2 gelaufen, ja, und dann ist ja die 3 die Leitplanke. Ja. Bist du gleich hoch? Nein. Warst du auch erst unten? Das ist auch das Einzige, was ich bemängel daran. Das Ding führt dich zu leicht unten an die Schienen. Das finde ich schon heikel, weil da unten echt Verkehr war. Was da alles lag, oder? Ja, also. Wenn du mal irgendwo deine Zeitung nicht bekommst. Ich habe mich auch gefragt, was die da alles so gemacht haben. Ja, das stimmt. Also den fand ich insgesamt, aber das ist auch, das ist das, was ich meine. Den fand ich auch gut, aber der haut mich auch nicht um. Was Luis gerade schreibt, das ist einer, ja, stimmt, den werde ich auch zum Beispiel nie vergessen, ja, ist der Wasserberg. Nicht ein Tricky-Versteck oder so, sondern alles, also ich meine jetzt Tricky in Bezug auf gebaut oder so, ja, sondern so richtig Old-Style durch den Wald, den ganzen Tag, geil. Im Panzer, auch im Panzer musste man ganz schön lange suchen. Da muss man tatsächlich in einen Panzer rein, so einen alten, zerschossenen Panzer. Habe ich sogar noch nicht. Wo ist der Wasserberg? In Nähe Bremen. Nähe Bremen. Oh geil, das ist Kult, das Ding. Der ist, glaube ich, noch als 4-4 gelistet. Heute wäre es ein 3-3er, aber zu der Zeit, wo der ausgelegt wurde, war es ein 4-4er. Das ist sowieso so. Wenn du damals so einen Cache hingelegt, ja, hast und heute, sagen wir, der, na gut, Favoritenpunkte gab es damals noch nicht. Aber ich würde sagen, tendenziell wird er heute weniger Favoritenpunkte sammeln, weil heute ist alles höher, weiter, ja, ja, und Technik, ja, ausgefuchster. Ja, das stimmt. Und auch tatsächlich so diese Hasselmähers sind beliebter geworden. Die Leute wollen nicht laufen. Guck dir mal an, wie viele Multis wochenlang nicht gefunden werden, weil alle wissen, oh, da muss ich 10 Stationen machen. Ja, das habe ich hier bei dem Mandacash gesehen. Na, wie lange er. Stimmt, der war auch lange nicht gemacht, ja. Und wie viele, ich glaube, jetzt hat er 29 Logs, aber auch nur, ja, weil er dementsprechend schon erwähnt wurde. Ich glaube, hoffentlich geht der Trend wieder dahin, dass mehr solche Oldschool-Cache kommen, ja, einfach nur eine Lock-and-Lock, ja, schöne Location oder eine schöne Wanderung. Hoffe ich auch. Aber ich möchte die anderen trotzdem nicht missen. Übrigens, wo er gerade sagt, das ist nur ein Reste-Cache von Lora. Ich mag die Lora 97 sehr gerne, die Caches. Als Gast sind sie leider nicht mehr. Oh, den gibt's nicht mehr im Wasserberg, sagt er gerade. Schade, schade. Oh. Kann man ja trotzdem machen. Davon ab, ja. Man könnte ja jetzt sogar noch einen Fond locken. Oder haben sich damals welche hier aus der Umgebung beschwert drüber. Das war, ja, wäre völlig übertrieben, die Loks und so. Weißt du, die hatten so 30 Funde und wollten sich so als Lost Place Cacher dann langsam mal etablieren. Boah, das war das erste Mal, dass ich sogar erlebt habe, dass Alligatöse sauer wurde, was da als Not dazu geschrieben hat. Die also, haben Prügel bezogen, danach haben sie aufgehört zu cachen. Also Lost Place, die hatten ja auch so ein T-Shirt an, Lost Place for the Kings. Nee, da hinten, da musst du hoch hier. Da kommen wir später. Das ist doch die Caches von durch, die wir haben. Ja. Hast du denn den neuen Man in Black gemacht? Nein, noch nicht. Weil mit dem Autofahren ist nicht... Ja. Der klang so ein bisschen Urban Style. Ja, 55 Kilometer durch Hamburg. Wir haben, glaube ich... Sollte man vielleicht nicht am Freitag machen. Freitagmorgen. Jeden Stau trotzdem, obwohl es morgens war. Jeden Stau, jede Baustelle, alles, okay, haben wir mitgenommen. Die Station, super geil. Also... Ja, muss man mal bremsen. Sehr gut gemacht. Ja. Vergleichbares habe ich auch schon, aber wirklich gut gemacht. Die haben richtig Spaß gemacht. Mhm. Aber das Gegurke dazwischen fand ich auch nervig. Ich bin mal gespannt, wie die Leute das so aufnehmen. Also das Gegurke war das, was mich... Und der Final, was die beiden oft machen, sehr von den Teddys. Ja, Da kenne ich noch den diesen chinesischen, der ja auch gemuckelt wurde, dieser... Palast. Da fängt dieser jetzt auch an. Ach so. Da haben sie ja komplett geklaut. Und die haben bei ihren Multis immer den Final so noch. Du gehst nicht hin und hast den Final, sondern du musst an dem Final immer noch 5 Sachen machen. Das ist das, wo ich immer denke, bitte. Ja, dann bist du nämlich schon kaputt, müde. Und dann hatten wir jetzt noch den Fall, das klappte bei Man in Black nicht, was wir eigentlich machen sollten. Das hakte. Dann hatten wir sie angerufen. Dann haben wir sie nochmal angerufen. Und dann hast du irgendwann das Gefühl, den Cash hast du dir nicht verdient. So, das ist... immer einen zu viel. Und dann haben sie gesagt, egal, lock einfach so. Nee, wir haben ihn dann auch aufgekriegt und so. Also es lag wirklich daran, dass es ein technisches Problem war. Aber ich mag lieber auch da Oldstyle. Bitte ein Multi, nie über 10 Stationen. Und pro Station eine Sache. Und nicht eine Sache und 5 Sachen noch feststellen und nochmal einen Haken durch die Öse ziehen und 7 Stunden unterwegs sein. Aber ich glaube, das ist so Teddy-Style. Wenn ich an diesen Lost Place in diesem Krankenhaus oder was das ist hier bei, ja, Handstedt, denke. Ja, das ist ja aus Versehen nach Station 11 haben wir den Final gefunden und keiner. Den hätten wir auch gefunden. Keiner hatte richtig Lust, die anderen Stationen nachzuholen, weil es einfach zu viel des Guten war. Den hätten wir auch gefunden, weil einer gesagt hat, ja, mach doch mal auf, das ist bestimmt da drin. Nein, lass uns weitergehen. Ja, und das war aber ist bei allen ihren Caches so, das ist vielleicht auch so ihr Style. Ja, ich. Und deswegen habe ich mich auch zurückgehalten, diesen Man in Black zu machen. Aber ist eigentlich mein Buddy Dr. Light hier drin? Nee. Hm. Also sie haben ihn, sie haben, also ich habe unterwegs gesagt, Mensch, die sind besser geworden. Die sind gar nicht negativ gemeint, sondern die Stationen waren klarer für mich. Ne? Wir hatten schon mal einen von ihnen gemacht, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, den hatten auch nur 5 Leute gemacht, dann wurde dicht gemacht. Das war irgendwie ein 5-3er oder so. Da waren die Stationen, da haben wir tatsächlich nicht begriffen, was sie wollen. Also das war zu hoch für uns. Und da war auch der Final dann noch 10-mal gesichert und das war mir alles zu viel. Und diesmal war das schon, ich fand es persönlich besser. Hast du den dann als Front gelockt? Oder abgebrochen, wo du gerade sagst, der Final noch 10-mal gesichert und das war zu Nee, gut. Wir haben das tatsächlich am Ende aufgekriegt. Weil der Trend ist ja, Dose nehmen, daneben stellen mit extra Locken. Ja, nee, das mache ich tatsächlich nicht. Was ich schon mal mache, ist, was ich ja auch nicht selten mache, ist, wenn die Dose dann zu kompliziert wird, dass ich von hinten aufschraube, wenn es geht. Dann sorge ich aber auch dafür, dass man das so wieder zuschraubt, dass es danach nicht zu sehen ist. Okay. Das habe ich schon durchaus mal ab und an gemacht. Hast du mal Akkuschrauber dabei? Nee, ein Schraubenzieher, Leatherman. Damit kriegst du einige alles auf. Mittlerweile sind die aber verklebt und verspielt, damit du das auch nicht mehr machen kannst. Ich finde das sehr schlimm, dass also ich nehme immer einen Hammer mit, hau damit voll drauf und lock nachher. So oft auf den Boden Dose schmeißen. Beschädigt. Genau, so oft auf den Boden schmeißen, bis auf ist. Es geht auch. Nee, also ab und zu weiß ich nicht. Also die Owner wollen dich immer. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Trend, dass die Owner hier in Neuwiedental hatten wir einen, der hat einen Multi gelegt, einen aufwendigen, und da solltest du unterwegs noch so eine komische Bonuszahl sammeln, die du im Log damit angeben musstest, damit er sieht, dass du auch alle Stationen gemacht hast. Da habe ich dann auch mal eine Not gelockt, ob er denn nicht einfach mitkommen will und gucken, ob ich auch die richtigen Wege nehme. Beim nächsten hat er es dann gelassen, er hat es wohl eingesehen. Also okay. Haben wir eigentlich erwähnt Stop Mysteries? Haben wir doch gar nicht, oder? Wir haben nur gesagt, Mysteries ist nicht ganz so unser. Nö, ich wäre da das ist wieder für die Geopartei da. Ach so, Stop Mysteries. Ja, okay. Das mit der Geopartei geht so ein bisschen an mir vorbei. Mir fehlt da der Humor, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ich habe das einfach ausgeblendet. Ich habe ja die Funktion gefunden, wie man bei Twitter das Retweeten ausstellen kann. Das kannst du tatsächlich am Nutzer machen, ja. Ach so, am Nutzer. Ja, das ist geil. Also pro Nutzer kannst du das machen. Oh Gott. Du gehst auf Twitter, suchst dir hier den Nutzer aus. Oh, das ist jetzt gerade Arven, aber ist egal. Und dann kannst du hier tatsächlich die Auswahl Retweets ausschalten. Du musst hier Arven blockieren und als Spam melden. Nein, der hat uns so eine geile Melodie gemacht. Das gibt's nicht. Da bin ich ihm immer noch dankbar für. Ich habe nur noch einen. Ich habe noch ganz viele, weil ich war in Erfurt. Warte, dann mache ich meinen und dann nehmen wir die am Stück. Ja. Dann kommen wir nicht durcheinander, weil meiner ist auch wieder aus dieser Ecke. Weil die im Urlaub... Da hatte ich jetzt nicht so, außer vielleicht das blaue Wunder. Da haben wir Station 12 von 13 aufgehört, weil es mich anfing zu nerven. Das blaue Wunder? Ja, alle 500 Klingt Meter. Nach Dresden, da ist das eine große... Nee, im Ruhrpott irgendwo. Ist auch ganz viele Favoritenpunkte und so. Ja. Für mich war das zu viel auf einen Haufen. Und nach 12 Stationen sollten wir uns dann nochmal mit einer extra Ausrüstung echt zum Affen machen. Gesagt, ich komm. Das muss im Ruhrpott aber nichts bedeuten. Da gibt's so unfassbar viele Menschen, dass er auch... Nee, die Stationen waren schon gut. Na, ich meine, aber da findest du auch so Cash, so 60 Favoritenpunkte und denkst, warum? Ja, das ist nicht nur da so. Einen habe ich trotzdem noch, Black Hole. GC3P9EW, also nochmal GC3P9EW, Black Hole. Ich muss dich eigentlich mal als Friend hier adden auf Geocache. Geht nicht, habe ich abgestellt. Ah, das ist mir zu viel Verfolgung gewesen. Also Black Hole ist ein Mystery, habe ich nie begriffen, aber es gibt so manche Mysteries, da reizt mich einfach die T-Wertung. Da fliegen einem dann die Koordinaten vielleicht irgendwo mal zu. Zufälligerweise. Genau. Und der ist geil. Da musst du also dich dreckig machen im Dunkeln, mit Spinnen im Wasser stehen, im Wasser suchen. Geil. Großartig. Ich glaube, jetzt habe ich schon zu viel gespoilert fast, aber egal, wer den macht, dem hilft der Spoiler auch nichts. Du musst dich siffig machen. Wäre nichts für mich, ich cache ja immer mit weißer Hose, weiß der. Oh, nee, da, kennst du den Durchgang in Maschen? In Maschen ist ja der größte Verschiebebahnhof da. Ja, den kenne ich. Das ist, da unten drunter, wo du so. Da zwei war ja schon Kilo, mal einer. Ja, genau. Und da hast du ja diese 2 Meter Deckenhöhe nur. Ja, genau. Und da aus, wie es scheiße. Da drin. Geil. Wie? Dann ist der andere weg, oder? Ja, der muss weg sein. Und der ist großartig. Neu? Und hast du den gemacht? Gar nicht. Oh, so lange ist das noch nicht her. Ja. Oh, wenn ich den jetzt wieder finde. Ihr Log-Spoilern hier. Wieso hast du den nicht unter GC? Was hatte ich gesagt? Stopp. Oh, ich finde diese App unglaublich toll. Ich muss erstmal hier auf unseren Chat umschalten, dass wir hier unsere. So, sag mal, GC? GC3 P9EW. Ja. Ja, bei die Buxtehude Dienstagsrunde, wer auch immer das ist. Das, ja, das ist hier aus Buxtehude, ein paar Jungs. Die kennen ja auch alle. Okay, alles klar, wer das ist. Gut. Okay. Die machen öfter solche 43 Ausgefallene. Ja, das glaube ich sofort. Warten im Wasser mit Taschenlampe. Ja, geil. Es ist einfach klasse. Was ist das? Ein Traddi? Ja. Nee, ist das nicht ein Mystery? Nee. Oh, das ist ein Traddi. Mensch. Du hast gerätselt. Oh, ich habe verraten, dass ich mir Rätselkoordinaten hole. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Rätsel gewesen. Und ich dachte, du hast die ganze Zeit darüber gegrübelt, was sind die richtigen Koordinaten. Ja. Nein, der ist absolut cool. Also, ach, tatsächlich. Ernsthaft. Ach du Scheiße. Und das Wasser hat auch richtig Bewegung. Ist nicht so, dass du da ruhig drin stehen würdest. Es gibt ja sogar verschiedene Referenzpunkten. Ja. Ob du nur links oder rechts reingehst. Ja. Ich würde ja fast rechts reingehen. Das ist absolut geil, das Teil, echt. Das ist sowas, wie ich mag. Der aber kriegt von mir sofort einen Favoritenpunkt, weißt du? Das ist der Unterschied. Ja, aber dann lock mit gut gefunden, danke. Nee, da schreibe ich auch länger. Also wenn mir Caches gefallen, bemühe ich mich auch wirklich noch zu schreiben. Weißt du, ich bemühe mich auch. Also ich locke, was mir nicht gefällt, relativ kurz. Und bei den anderen bemühe ich mich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt nicht mehr für so viel ein wie damals. Ja, das stimmt. Das geht. Aber ich habe jetzt im Moment bin ich so auf dem Gegentrip. Also selbst beschissene Caches, dann schreibe ich was über das Wetter. Okay. Ich meine, die sind richtig scheiße, aber der Owner hat sich ja irgendwas gedacht und hat gedacht, damit macht er mir eine Freude. Gut, die sind scheiße, aber das muss ich ihm ja nicht noch schreiben. Weil irgendwie, das bringt doch alles nichts. Ich hoffe, dass diese ganze Hass-Tiraden mal rauskommen wieder aus dem Cache. Das stört mich ja selber. Wir brauchen das mehr. Das ist einfach, das ist das. Dafür machen wir den Podcast jetzt. Das ist noch die Maggi in der Suppe, würde ich sagen. Nein, und wie loggst du denn eigentlich im Logbuch? Was schreibst du denn da rein? Da schreibe ich meinen Namen und mein Datum und dann schreibe ich noch No Trade und schönen Gruß. So mache ich das auch. Ich schreibe da meinen Namen rein. Also ich kenne ja Sandra und Thorsten. Ne? Wenn du nach denen einen Found machst, und dann ist das Logbuch eigentlich schon halb voll. Weil die schreiben dann praktisch das, was sie online schreiben, auch in das Logbuch rein. Und ich frage mich jetzt, weil ich letztens eine Mail bekommen habe, da habe ich auch so im Logbuch meinen Tracer da reingekritzelt. Mhm. Und dann meiner Meinung nach online doch schon ausführlicher gelockt. Hm. Und dann bekam eine Mail des Owners irgendwann später, also das ist schon ein bisschen her, er hätte sich ein bisschen mehr Text im Logbuch gewünscht. Also es war tatsächlich auch noch, es war also kein Mikro, kein Nano, sondern ne, so eine Klatte. Und da habe ich gedacht, mache ich vielleicht was falsch? Seit Jahren. Weil ich bin am Cache, weißt du, dann bin ich also total aufgeregt. Ich habe das Ding, denke, oh Gott, da hinten kommt jemand, lass es Cacher oder wer auch immer oder der Fürster, schnell den Namen reingekritzelt. Ja. Es sei denn, ich kriege ihn nicht auf, dann muss ich ja vorher mit dem Hammer arbeiten. Und dann bin ich wieder weg. Ja, ich weiß, was du meinst. Also früher habe ich mehr reingeschrieben als heute. Ja. Das ist mir aber einfach deswegen, weil 80-90%, aber auch nicht mehr warten, die schmeißen die Loks nämlich weg. Oder du findest sie irgendwann das 45. Logbuch hintereinander reingedrückt. Also welche soll ich denn raussuchen, wo ich dann viel reinschreibe? Und wenn der Owner mich so angeschrieben hätte, hätte der eine Antwort gekriegt, dass er mich nie wieder anschreibt. Da kann er sich drauf verlassen. Also da bin ich mittlerweile echt dünnhäutig geworden. Ich habe mit Jeremy gedroht. Unter 12 Jahren geht nicht. 12 Jahre Jeremy. Ja, das kommt noch. Nee, ich mag einfach nicht, wenn er nachschreibt, sag mal, hat er dir nicht gefallen, warum hast du wenig reingeschrieben, dann kann man sich darüber unterhalten. Aber wenn er schon so kommt nach dem Motto, ja, ich habe mir da mehr erwartet, schreibe ich dann zurück, da muss in den Bibelkreis gehen, da erzählen sie dir mehr. Also aber dieses, was mich an Geocaching mittlerweile auch stört, nee, nicht an Geocaching, an den Ownern, die erwarten immer irgendwas und dann sind sie bei Geocaching falsch. Die müssen nehmen, was sie kriegen und können sich drüber freuen oder ärgern, wenn ihnen das alles nicht gefällt, so what, dann hör auf. Richtig. Es gibt keine Regel darüber, wie ich zu loggen habe, also logge ich wie ich. Aber man stellt sich ja dann schon mal die Frage, ne? Also ich habe mir dann nicht den Kopf zerbrochen und dann kriege ich sowas und denke, mache ich eigentlich seit Jahren irgendwas falsch? Hast du eigene Caches draußen? Ja. Würdest du dir das alles durchlesen? Ich kontrolliere die Logbücher und gleiche die mit den Online-Funden ab. Nee, das ist auch wichtig. Aber liest du die Texte durch? Nur wenn ich sie archiviere. Steht manchmal ganz was Witziges drin. Manchmal findest du auch Blutflecke, wenn die sich wieder geklemmt haben. Ja, aber das meine ich auch. Wenn du sie dann einsammelst und so, dann kann ich das verstehen. Aber im Prinzip, nee, ich erwarte selber auch nichts. Ich finde auch, das Online-Log ist Respekt genug, wenn ich da viel schreibe. Weil vor Ort, dann regnet das. Dann habe ich keine Lust mehr. Dann ist dreckig. Sorry, aber da legt mir gar kein großes Logbuch rein. Ja. Und ich mache es auch so, wenn mir eine Dose richtig gut gefällt, dann ist das meistens eine große Dose. Ja. Und dann tue ich da Blu-ray-Filme oder ähnliches rein. Also vernünftige Tauschware, ohne was rauszunehmen. Weil das ist für mich dann eher der Respekt zu sagen, hier, der hat mir so geil gefallen, da schmeiße ich was rein, was auch was wert ist. Das hatte ich auch, weil ich hatte ein Hörbuch jetzt auch mal getradet. Hat ewig gedauert, bis ich eine Dose gefunden habe, wo das reinpasst. Also diese Unterscheidung zwischen Small und Regular ist irgendwie in der Community noch nicht wirklich angekommen. Nee, das begreifen die meisten nicht so richtig, das stimmt. Also das war, ich war natürlich dann auf 180, als ich diese Mail bekommen habe, mich dann beruhigt. Meine Frau bringt mich dann immer wieder runter, entspann dich, ja, der weiß das vielleicht nicht, vielleicht Schulabsprecher, wie auch immer. So, zu Erfurt, war das dein Cash? Ich bin durch, ich guck gerade mal, also guck mal, Bullen macht das besonders gut, der korrigiert sogar die Rechtschreibfehler. Ja. Das heißt, wir können ihn ja bei uns an seine Caches setzen und wenn die gemacht werden, dass er danach bitte gleich, dann kann er auch gleich den Leuten sagen, wer es falsch war. Bullenherr, dann nenne ich übrigens nur noch Mega Michi. Er weiß genau, warum. Geht er jetzt auf alle Megas immer? Mega Michi. Ist er so ein Megasammler? Ja, das ist so was anderes. Aber zu Megas müssen wir auch noch kommen. Ja, kommen wir. Also Events ja allgemein. Ich staune ja, bevor wir nach Erfurt kommen, artet ja in jede Richtung aus. Ne? Jetzt habe ich mir gehört, da gibt es schon Einzelne, die haben irgendwie in 2 Jahren 100 Events besucht. Also das sei ihnen ja gegönnt und das ist ja auch nichts gegen zu sagen. Eine Challenge. Aber ich frage mich, ist das ein Cacher oder ist das ein Eventgänger? Also diese Events haben für mich sowieso schon immer bedingt nur was mit Geocaching mittlerweile zu tun. Ja. Und 100 Events, was soll der sehr Sinn sein? Also ich will ihm das gar nicht abschrecken. Die Community zu integrieren. Das hast du süß. Integrieren nennt sich das Wort jetzt. Integrieren. Soll ich dir mal was Tolles vorlesen von Events? Das ist der Hammer. Ja. Weil wir hatten ja hier in Hamburg so eine kleine Fehde. Ja? Ja, wir hatten in Hamburg so eine kleine Fehde mit der Mitte der Republik. Es ging da um eine Challenge. Muss ich die Vorgeschichte erzählen? Wo wieder getoppt werden musste, die 16 Bundesländer, wo auch noch 16 Events und dann mussten noch 16 T5 und das muss auf den Brustwarzen abgelaufen werden, ja? Da habe ich schon grob gehört. Mit Stift in den Zehen und nackt da hoch. Mhm, genau, da habe ich schon gehört. Hintergrund, ganz einfach, Caches rausgesucht, Events hier auch an diesem Cache gemacht, Owner disabled und sagt, ich sammle die Dose ein. Ich hätte mir fast einen Cola geholt, dass ich das gelesen habe. Das fand ich so geil. Die Leute sind trotzdem da, legen eine Dose, locken alle in dieser Dose. Cool. Und er sagt, hallo, bei mir steht das Logbuch doch zu Hause. Ich löche mal die Logs. Ja, vernünftig. Gleich NA reingedrückt. Das ging dann immer hin und her. Ja, und dann natürlich, kennst ja Hamburg, weißt du? Du greifst ja nicht an, du greifst immer ganz Hamburg an. Obwohl, in dem Sinne haben sie ja recht. Bis der Reviewer dann einschritt und das dann gesperrt hat und alle Logs gelöscht. Schade eigentlich. Ja, und jetzt ist ja der Hammer ist ja, das ist ja es endet mit dem, lassen wir es halt einfach so dabei, so ein Log so. Okay, ja, das hätten sie am Anfang vielleicht so machen sollen. Geht aber noch weiter. Nee, ne? Es ist ja eine lange Fahrt von Hamburg nach in die Mitte der Republik. Ja. Da kann man sich natürlich sagen, scheiße, jetzt bin ich extra auf diese Litwassäule hochgeklettert. Da war zwar kein Regular mehr drauf, es war eine Mundkiste. Ich weiß auch, welche Litfaßsäule das war. Da habe ich auch mit Heike gestanden und gesagt, komm, fahren wir weiter, so ein Scheiß meine ich. Das war mitten im Wohngebiet. Also das Schöne ist, die sammeln das ein, legen ein Mikro da oben drauf. Also schon mal die Verhältnismäßigkeit. Ich fand die Dose aber auch beknackt, ich muss es zugeben. Es ist keine Highlight-Dose, aber sie kriegt natürlich jetzt massig Aufmerksamkeit. Ja, aber der Owner hat ja recht. Also. So, jetzt haben die Mainzer aber recht. Sie haben gesagt, wir sitzen jetzt hier so und es kann nicht sein, Hamburger Jungs, dass die uns so an die Hose pissen. Wir haben da oben jetzt eine Dose gelegt, der Owner hat archiviert, wir stehen in dieser Dose drin, wir machen einen neuen Cache auf, genau dieselben Koordinaten, nennen ihn dann genau so Reload und machen ihn auf. Wie alt sind die, 3 oder 4? 25. Das Schlimme ist, sind genauso wie wir gestandene Leute. Also das sind keine gestandenen Leute, das sind Kleinkinder. Von dem Zeitraum. Im Körper eines Erwachsenen gefangen, aber mehr auch nicht. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Kann man ja machen. Ja, nee, klar. Ich nehme jetzt eine Dose gelegt, der richtige ist archiviert, legst die Dose hin. Das Schlimme war nur, ich lese mal vor, 30. August. Rückwirkend dann gelockt. Published. Dann alle davor, Beta-Test. Ja, super. Jetzt müsste man ja die Zeit anzeigen. Da sich hier, wo Anwohner über Geocacher beschwert haben, disabled und archiviert. Also das nur, also okay, weil sie so punktegeil waren und dem Owner unbedingt einen reinwürgen wollten und ihre 16... Es muss halt was geben, glaub ich. Gott, ey. Das Geschlechtsteil wächst nicht. Ich habe gerade die 10.000 in mir. Ich habe nachgeguckt. Da tut sich nichts. Also es hilft nichts. Zwischen 6 und 7 Zentimeter. Es hilft weder was 10.000 Punkte noch so. Irgendwas muss kommen. Das ist wahrscheinlich, wenn sie dann unten sind, dann werden sie empfangen. Und dann brauchst du diesen einzelnen Punkt auch noch. Sonst dürfen sie nicht wieder rein nach dem 1 oder was. Eben. Ich sehe den Sinn schon. Ich kann doch nicht verlangen, nur weil ich da oben ein Event mache, dass der Owner jetzt dessen Dose da liegen lässt. Das ist doch der Owner seine Dose. Wie doof. Ich fange schon wieder mittlerweile an. Mittlerweile artet es aber auch aus. Wir sind in Hamburg aber auch nicht ganz so jetzt. Ich wollte ruhiger. Warte mal, er möchte gerne wissen, wie der Cash heißt. Das müssen wir dann schon tun. Der Original-Cash, wo man nicht mehr viel erkennt, nennt sich Unterbeobachtung 2. GC41BWB. Der war schon schlimm genug davon ab. Ja, der Reload-Cache nennt sich unter Beobachtung 2 Reload, logischerweise. GC4M05C. So. Und die 05C, das ist richtig. Also den ersten Cache kann man sehen, wie man will. Manche mögen das ja. Der war mitten im Ort, da guckten einem alle zu, wie man da hochkroch. Ich fand das sehr seltsam. Ja. Kann man aber jetzt mal sagen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Aktion, dann einen Cache zu legen, um die Punkte abzuräumen, boah. Ah. Ja, ich reg mich schon wieder. Ich immer, wenn ich denke, ich brauche mich nicht mehr aufregen, weil der Gipfel der Hohlheit erreicht ist, dann schafft das noch einer, oben eine Schippe drauf zu packen. Ich kann sogar bei der Gruppe noch einen draufsetzen. Soll ich? Mhm. Also das ist ja wie so ein Film, weißt du? Nummer 1, dann kommt die Fortsetzung und dann kommt nochmal ein Prequel. Wobei wir jetzt gerade dafür sorgen, dass uns dann im Ruhrpott schon bald keiner mehr hört. Aber ja, ist nicht der Ruhrpott, also da können wir ja immer noch hin. Zwei Events. Ich lese mal kurz den Events-Text. Das ist auch von denen? Auch von denen. Ah. Ein kurzer Treff. Bla bla bla bla. Jetzt das Wichtige. Umso mehr freue ich mich, am 24. August gegen 16.35 Uhr zwei Autos hier begrüßen zu dürfen, die aus meiner Heimat stammen. Das Event wird circa 20 bis 30 Minuten dauern. Pass auf. Jetzt denken Sie sich, ja, warum die kommen da an? Warum dauert das nur 20 bis 30 Minuten? Das kann nicht länger dauern, weil selber Owner, Event 2, 24. August, 17.15 Uhr, zwei vollgeladene Autos aus Mainz, jetzt habe ich irgendwie die verbotene Stadt gesagt, Mainz. Egal. Die ich vor einiger Zeit hier ausgewandert wurde, treffen wir uns hier für 30 Minuten. Es ist so einfach krank, nur so. Das Gute daran ist, das sind so Kescher, glaub mir, in einem Jahr sind die nicht mehr dabei. Weil sie einfach dann das alles ausgenutzt haben, was aus. Die haben dann mit allem betrogen, was man betrügen kann. Und dann wird das irgendwann für die langweilig. Und dann gehen sie zum nächsten. Ja, das ist aber letztendlich ist es ja nicht Betrug. Die waren ja tatsächlich da, obwohl Die haben ja den Cash jetzt nicht machen können. Ja. Die Litwas-Säule, deswegen waren sie 20 Minuten schneller. Deswegen lauten die Loks dann auch. Das ja war ja wirklich ein sehr kurzer Treff. Schade, die Onan haben wir gar nicht mehr getroffen. Da wir ja. Die waren irgendwie 20 Minuten zu früh. Die GC-Codes hattest du doch gerade vorgelesen, ne? Nee, von diesen Events. Ach, von den Events auch noch, ja. Ja, aber. Okay, Event 1, warte, ich lese kurz vor. Ja. GC4JCAD und GC4JC9V. Ich verstehe nicht mal, also ich gebe mir echt immer Mühe und ich wollte jetzt auch, dass wir jetzt ab dieser Folge sozusagen. Romantisch werden. Dass wir jetzt schmusen, genau. Nein, dass man auch mal das versucht von beiden Seiten zu verstehen. Also, man muss sich ja, was? Die Kerze brennt nicht. Doch, das sieht man nur nicht, weil die so kleines Licht nur hat. Ja. Ich könnte jetzt das Licht ausmachen, kann man das Zettel nicht mehr lesen. Nee, das von beiden Seiten zu beleuchten, um das dann vielleicht auch mal, man muss es ja nicht akzeptieren, aber man kann es vielleicht nachvollziehen. Aber das sind so Sachen, ich kann es nicht mal an, sorry, aber ich kann manches wirklich verstehen, dass wenn man so eine Dose sieht und kommt nicht ran, weil die runtergerutscht ist, legt man eine neue drauf, finde ich selten dämlich, habe ich auch schon mal Riesenproblem mit einem Lüneburger gehabt, weil ich das im Blog geschrieben hatte. Ich lege keine Dosen mehr. Hat immer Probleme. Ja, aber aber das ist auch so ein Punkt, wo ich immer denke, das kann ich noch nachvollziehen. Ja, der ärgert sich, will den Punkt haben. Aber sowas mit diesem Schwachsinn, was soll denn? Die Punkte bringen dir doch eh nichts mehr. Die Leute haben heute alle so viele Punkte, dass sie die rein rechnerisch schon gar nicht mehr selbst gemacht haben können. Aber so einmal dahingestellt, das nennt sich denn ja, habe ich gelernt, Sternfahrt. Das heißt, drei Mann fahren in drei verschiedene Richtungen und locken alle anderen mit. Das ist Sternfahrt und dann hat man ganz viele Punkte abends. Ist Dr. Leitenbullenherde da? Machen wir so. Schreibt ihr das bitte auf. Wir ärgern uns immer, dass wir immer nur so einen Punkt kriegen. Oder einen Found. Nee, was mich hier besonders ärgert, ist, es natürlich absoluter Reviewer-Beschiss, ne? Weil das eine Event ist in Hamburg und das andere genau in Niedersachsen. Ja. Beides voneinander entfernt. Aber ich meine, hier steht es drinnen, da verstehe ich jetzt auch nicht die Reviewer. Ich meine, haben also so ein bisschen mehr Eier in der Hose oder so ein bisschen mehr Arsch in der Hose wünsche ich mir auch. 20 Minuten mit dem Auto anhalten, winke, winke. Ja. Warum wird sowas freigeschaltet? Wir müssen mal eben, bevor das wegläuft, einmal muss ich zu Tünnis sagen, doch, das will ich verstehen, Tünnis, aber es gibt echt Sachen, die verstehe ich tatsächlich nicht. Und dann kommt die oft gehörte Frage, wo ich meine Punkte her habe. Das ist relativ einfach, wenn du mal überlegst, dass ich nur 4 Tage die Woche arbeite und 9 Jahre dabei bin, dann wird dir auffallen, dass ich sogar einen relativ, in Anführungszeichen, schlechten Schnitt habe. Echt? Ja, ich habe 10.000 jetzt gerade voll in 9 Jahren. Das stimmt. Ich habe jetzt eine getroffen, der hatte 10.000 voll in 2 Jahren. Das meine ich. Das ist heute normal. Und ich cache immer noch nicht mehr als vorher. Nein, also heute, ich glaube, dass heute einfacher ist, die schneller voll zu kriegen. Einfach die ganzen Powertrails, die es früher noch gab. Oder Dosen, die man zum Event bringt. Aber, gleich mit. Ja, das kommt ja auch noch. Ach, so viele Themen heute. Aber, Ich verstehe es nicht. Das wäre eine tolle Frage an einen Reviewer. Warum werden Winke-Winke-Events, da sagen wir, ja, an den Guidelines ist es natürlich ausgeschlossen. Ja. Aber man doch einfach... Nee, aber die Frage ist immer die gleiche und das wird dir jeder Reviewer gleich beantworten. Ich kenne ja auch ein paar. Die können nur nach den Guidelines handeln. Und wenn das Ding nach den Guidelines okay ist, dann wird das freigeschaltet. Punkt. Und nach den Guidelines ist das okay. Kann man jetzt überstreiten, aber wenn das noch, was weiß ich, sag mal, überleg mal, wie viele die freischalten, die gucken ja nur rein optisch drüber, ob alles in Ordnung ist, ob der Punkt stimmt, ja, ob die, und dann geht das raus. Das ist ja schon mal das, heutzutage, glaube ich, kannst du optisch. Ja, aber was willst du denn machen? Soll der zu jedem Event hinfahren und gucken, was so gelaufen ist? Ja, nö, oder den Text durchlesen oder dann wirklich mal einfach seine eigene Linie durchziehen. Ja, aber solange es keine Regel dagegen gibt, 20 Minuten Events zu veranstalten, Es gibt aber auch keine Regel, das mal einfach abzulehnen und zu sagen, das ist kein Geocaching-Event. Ein Geocaching-Event ist ein Treffen von Geocachern mit Geocachern, wo es über Geocaching-Themen geht. Ja, es ist da ja auch gegangen im Prinzip. Aber nicht 20 Minuten. Das weißt du ja nicht. Also ich mache das nächste Mal auch. Wenn ich zu Famila einkaufen gehe, nee, Famila geht nicht, nehme ich Real aus Steinbeck, weil ich habe 2 Eingänge, nehme ich den einen. Kriegst du durch, ja. Mit Sicherheit. Event, kurz Hallo sagen, dann rein mit Krümel einmal einkaufen gehen. Mach ich noch ein Spiel draus. Guck mal, Tünnis schreibt's auch, eigene Linie gibt's nicht, es gilt nur die Guidelines. Und das stimmt auch, die müssen so handeln. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass der eine die Guidelines vielleicht auch noch einen Hauch anders versteht als der andere. Die Reviewer werden immer so gerne, die müssen, und das geht ja gar nicht, Mann, das sind die gleichen Typen wie die Geocacher. Und wenn die mittlerweile 100 Leute haben, dann sind auch dort 10 Beknackte zwischen. Das ist einfach so. Ja, das ist so, aber wirklich, also... Sie könnten sich mal ein bisschen, also nur abarbeiten, Sachbearbeiter nach Guidelines, also da kann man auch mal ein bisschen. Ich glaube, das sind auch nicht alle. Manche machen es so, manche nicht. Und dadurch kommt genau. Wobei es hier jetzt nicht war, das war einfach Review-Beschiss. Ich glaube auch, dass man das nicht mitkriegt, wenn das eine in Hamburg liegt und das andere in Niedersachsen. Ich glaube nicht mal, dass du es mitkriegst, wenn beide in Niedersachsen liegen, weil wenn das noch zufällig 2 verschiedene Reviewer sich aus dieser Warteschleife holen, die holen nämlich einfach nur nacheinander weg. Also, ist schwierig. Und dann möchte ich nicht wissen, wie viel die am Tag freischalten. Das heißt, die merken nicht gar so nicht, dass das... Ganz schön viele wieder zurückschicken, weil da irgendwas nicht stand. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal wieder... Obwohl, es gab so viele Reviewer-Sprechstunden. Jetzt können wir uns erstmal keinen, weil das war ein bisschen zu negativ. Das ist erstmal ein bisschen... Nee, das machen die ja mit. Wir hatten ja auch schon mal welche hier und das fand ich gar nicht schlecht. Und dann haben alle anderen Podcasts sich auch nochmal das geleistet und jetzt haben die Reviewer erstmal viel erzählt. Es gibt mal nicht mal ein bisschen Ruhe wieder zwischendurch. Wir müssen uns Jeremy kommen lassen. Kommen wir mal zu was Erfreulichen. Warte mal ganz kurz. Irgendwas hatte ich noch... Fällt mir gerade ein, ich hatte vorhin eine Frage, die kam nämlich per Twitter. Und wenn wir schon Fragen kriegen, dann müssen wir ja mal gucken. Hast du übrigens meinen Stuhl gesehen, den ich gepostet habe? Nee. Ist jetzt unbequem. Ich setze mich jetzt mal bitte auf die Couch. Warte mal, eine Frage war, ich jetzt die vergesse. Was halte ich von? Wann hört ihr endlich wieder auf? Wann hören wir wieder auf zu gehen? Jetzt Podcast. Nee, kann ich verstehen. Kommt, klappt nicht. Was hältst du von Leuten, die über Souvenir gemeckert haben? Ah, da kommen wir dazu. Oh, genau. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das möchte ich auch heute noch behandeln, weil es relativ aktuell ja ist. Souvenir, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Was hast du denn alle gemacht? Lass uns auf Souvenir gehen. Nein, das stimmt übrigens. Finde ich geil. Übrigens auch, guck mal, buy and buy at Walmart. Also es gibt schon. Deswegen gibt es keine Caches mehr. Freischalten, die podcasten alle. Hast du denn alle Souvenire? Souvenirs? Ja, oder ja. Oder Badges, wie nennt man das? Ganz kurz noch zum Chat. Wenn das Geschlechtsteil wirklich größer wird, dann lass sie doch machen, die Punktage. Stimmt, das wollte ich am Anfang schon gesagt haben. Weißt du, Lächeln, aber genau dieses Lächeln und Winken, das kann ich nicht ab. Wenn alle nur lächeln und winken, wird es ja trotzdem nicht besser. Dann ja, aber warte, das meine ich ja. Was soll denn besser werden? Mich betrifft das doch eigentlich nicht. Wenn ich gar nichts mitlese, ich habe jetzt nämlich 3 Monate nichts mitgelesen. Ja. In dieser Pause habe ich wirklich fast nichts mitgelesen. Und, das wir alle machen. Es wird ja wirklich keiner geschädigt. Also, wir machen den Podcast ja auch nicht, weil wir irgendwelche Schaden abwenden wollen. Wir machen den Podcast ja einfach, es gibt Leute, die machen ausgetickte Sachen, also sehe ich mich als berechtigt an, mich darüber lustig zu machen. Genau, das machen wir gerade. Oder mich darüber aufzuregen. Also. Ja, eben. Wir wollen ja, wie soll man es ausdrücken? Ja. Wenn du jetzt neu mit Geocaching anfängst und, ja. Dann sollst du uns als Vorbilder nehmen. Der ist gut. Und du machst es so wie ein Bekannter von mir, der einfach sieht, aha, da ist die Dose, hier ist meine App, ah, alles klar, found it. TFTC. Genau. Und, ich glaube, das ist nicht mehr eingestellt, du musst jetzt einen Text eingeben oder was weiß ich. Ja, das ist die Extended-Variante, TFTC. So. Und der macht das und macht das und macht das und dann kommst du irgendwann mal hin und sagst, du musst dich aber auch mal in dieses Logbuch eintragen. Das würdest du mit Lächeln und Winken nicht erreichen. Du würdest einfach denken, was ist das für ein Idiot? Und dann sagst ja. du immer, ja. entweder begreift das oder er macht es trotzdem so weiter, aber du hast es ihm wenigstens gesagt. Ich meine, Heckenland hat auch nicht Unrecht. Er sagt, durch Gemecker wird auch nicht besser. Das sehe ich aber nur zum Teil so. Doch, durch Gemecker wird ja mal darauf aufmerksam gemacht. Und wenn nur ein einziger dabei ist, der merkt, dass er da eigentlich Scheiße gebaut hat und das danach nicht mehr macht, weil er, was weiß ich, uns gehört, irgendwas gelesen oder sonst was hat, dann war das Gemecker doch gut. Natürlich wird durch reines Gemecker nichts besser, aber wir reden ja auch, oder wollen ja auch drüber reden, wie man es vielleicht auch mal besser machen kann. Solche Geschichten wie mit diesem Owner da, wenn ich sowas machen will, zum Beispiel, dann wäre es auch vielleicht eine Gelegenheit, den Owner vorher mal anzumailen und zu sagen, hör mal, wir wollen da ein Event machen, kannst du deine Dose da auch sicher liegen lassen und schon wäre das Problem überhaupt nicht aufgetreten. Also, wir wollen nicht nur meckern, also um Gottes Willen, darum geht's da gar nicht. Aber ein bisschen sich drüber lustig machen muss schon drin sein. Außerdem entzauberst du dann ja. Stell mal vor, du hast, wie am Anfang hast du erzählt von deiner Frau, oh, ich kenne den hier mit Promi. Ja. Und dann entzauberst du durch solche Leute, diese entzauberst Helden. Du genau. Es ist ja tatsächlich so, viel Fund, viel Ehr. Es ist ja so, dass wir die Weltherrschaft wollen. Das genau. heißt, wir müssen ja alle anderen schlecht machen. Sonst hat das doch überhaupt keinen Sinn. Oder wir hauen die einfach um, weißt du? Der einfachste Plan ist immer der beste. Einfach umhauen. Im Tönnies müssen wir anfangen. Der nimmt uns nicht ernst. Der glaubt uns nicht. Doch, Tönnies, ich habe immer so eine Resthoffnung. Da muss irgendwo auch im kleinsten Kopf ein Hauch von Intelligenz sein. Der atmet ja auch selbstständig. Also muss er auch begreifen können, dass es Schwachsinn ist, manche Dinge. Ja gut, aber wenn du dich mit Reviewern mal so unterhältst, dann ich glaube, da ist auch viel die Hoffnung schon aufgegeben. Haben ja. viel aufgegeben. Ne? Ja, wir fangen ja wieder an, die Hoffnung aufzubauen. Wir wollen wieder auf. Zumindest kämpfen wir gegen an. Vielleicht sind wir ja auch die Idioten. Stört mich aber auch nicht, weil ich sende und kann alle Kommentare auf dem Blog löschen. Also da bin ich in der klar besseren Situation. Wer ist eigentlich der neue Reviewer für den Hamburger Raum? Ich weiß es nicht. Gibt's da einen? Ja. Also Reviewer, das läuft echt an mir vorbei. Also. Ja, du siehst das nicht in deinen Publish-Mails? Nee, ich krieg keine Publish-Mails. Ach so. Ich habe keine. Also alle regen sich immer auf, sie kriegen keine Publish-Mails. Bei mir macht's immer bim. Ich will gar keine haben. Was soll ich damit? Ach, wegen FTF machen, oder? Ja, nö. Wenn du siehst, ist ein neuer Cache draußen. Ja, dann lasse ich den 4 Wochen liegen, bis nicht mehr so viele dahin gehen und dann gehe ich hin. Na, also bei mir war es ja damals so, Motte, kennst du ja auch noch? Der war ja hier unten. Und wenn da, der war ja immer tricky. Da war es dann schon besser, Publish-Mail gleich hinfahren. Und wenn dann 20 Leute rumstehen, hast du den Cache auch gefunden. Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber wenn du nach 4 Wochen hinfährst, ist da so eine Spur hin. Das geht eigentlich auch. Also wir haben ja im Norden einen neuen. Ich kann nicht aussprechen. Ich finde, die Namen werden auch immer komplizierter. Boah, es gibt ja auch immer weniger. Wer ist denn gerade? Ich guck mal gerade. Hat Bullenherde getrunken? Hier, da. Hat Bullenherde getrunken oder was heißt jetzt meine Akagoma? Nee, das sind die Namen. Ich dachte, der hat einen Tippfehler. Das sind nicht die Namen, das ist der eine Name. Ach so, ich dachte, der ist auf eine Tastatur gefallen. Ich habe mich schon damals. Die heißt ja aus das haben wir kein Signal. Die heißt ja aus Bayern Ishamgo. Das habe ich mir mal erklären lassen, was das. Ishamgo? Ishamgo. Ich bin ja kein Bayern. Naja, der Bayern sind sowieso anders, also das kann man. Ja. Ja, gibt's doch keine Pressefreiheit und so. So. Wo waren wir? Wir haben uns auch nicht gebessert zum letzten Mal. Ich schneide kurz. Ich war zum ersten Mal mit meiner Tochter im Urlaub. Mit der Kleinen? Mit der Kleinen. Wie alt ist sie jetzt? 1,5 Jahre. Ja, dann kann sie auch schon T5 machen, ne? Das ist total cool, mit Kindern cachen zu gehen. Weißt du, die dürfen ja alles. Ja. Weißt du, auch so, wir waren in Erfurt, da gibt es ganz viele Innenstadt-Caches. Ja. Da kannst du dich alles trauen. Fährst entweder mit dem Wagen vor, im Wagen kannst du gut das GPS reinmachen. Ja, okay. Oder du lässt die Kleine hier laufen, so ein bisschen dahin und dann sagst du, na, hier musst du aber nicht sein. Und währenddessen fungerst du die Dose raus, lockst und gehst du nochmal hin. Oh, hier, guck mal. Ganz toll. Also Erfurt kann ich jedem empfehlen. Man hat das ja oft das so in Innenstädten, dass da immer so Mysteries rumliegen. Also, ist das eigentlich bei Eisenach, Erfurt? Nee. Oh mein Gott. Bildungslücke. Es ist die Hauptstadt oder die Landeshauptstadt von Thüringen. Mann, ich bin Westdeutscher. Ich kenne den Osten ist für mich und bleibt immer so ein das großer Lost Place. Eisenach daneben, Wartburg in der Nähe, Gotha in der Nähe, Weimar in der Nähe, alles kannst du erreichen. Na, Eisenach waren wir ja gerade, deswegen. Ne? Da ist jetzt übrigens der Kika-Kanal. Oder der Kika-Kanal. Kika-Kanal? Kika ist ein Kika, ja. Ja. Das ist schön. Gucke ich selten, aber. Ja, das ist aber, wenn du kleine Kinder hast, die gucken das immer ganz toll. Und da gibt's halt, da haben wir einen ganz tollen Cache gemacht in der Innenstadt. Nicht nur Mysteries, da gibt's zum Beispiel den Kochbuch-Cache. Hammer. Mhm. 2 Stationen-Multi, direkt an der Sehenswürdigkeit. Die haben da den Dom, Erfurter Dom, ist eine Sehenswürdigkeit. Kann ich spoilern? Ich spoiler mal lieber nicht. Du siehst den, erst den Final, musst dir dann das Tool zum Öffnen des Finals suchen, das ist schon ganz toll, aber die Idee ist auch, die kannte ich noch nicht, Kochbuch-Cache. Der Owner bittet darum, dass du im Buch mit einem Rezept loggst, dein Lieblingsrezept. Das war was halt Tünnis, der schreibt über Rezepte, wenn er sich nicht beleidigend äußert. Und das Buch ist voll von Rezepten, die halten sich wirklich dran. Das hat er auch ganz nett geschrieben, wer es nicht möchte, macht es halt nicht, ja. Aber die Mehrzahl hält sich dran. Cool. Ich natürlich, 36 Grad, was schreibe ich da? Mein altes Rezept, was mich durchs Studium gebracht hat, armer Ritter, ist jetzt auch drin. Perfekt. Leicht zu öffnen, super, toller Cache, Favoritenpunkt dagelassen. Also sei erwähnt, wir haben auch, ne, wir sind nicht nur am Meckern, wir haben auch positiv. Das ist auch das, was ich immer sage, das kommt immer, wie du in den Wald reinrufst, kommt es auch wieder raus. Das heißt, wenn der Owner das schon nett schreibt, dann halte ich mich viel eher dran, als wenn das so ein Ton schon ist, da musst du aber das und das, damit ich das sehe, dass du das gemacht hast. Dann halte ich mich schon erst recht nicht dran. Okay. Also es ist wirklich so, je nachdem wie das Listing ist, so auch Walddusche zum Beispiel, würde ich... Hast du eigentlich noch einen Cache offen? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Hast du noch einen Cache aktiv? Nee, ich habe keine mehr. Okay. Hier erstmal hat alles, egal wo ich hier einen Cache liegen habe, überall ein Flakonlining gelegt. Überall. Wirklich. An jede einzelne Stelle, wo ich... Die einmal wieder weg. Ja, aber lege ich das sofort wieder neu. Die reserviert sich die Plätze. Das ist so wie manche Powertrail. Die legen das unter einer Sockenpuppe. Ja. 50 so. Dosen. Da heißt ja selber. Es gibt ja auch Flakon nicht mehr. Heißt ja Plus Till mittlerweile. Plus Till. Ja, ja. Ach so, Till. Nee, heißt ja nicht Till Plus. Ah, nee, Plus Till. Plus Till. Plus Till. Plus Till. Klingt so wie Plus.de. Ja, wie so ein Discounter. Seine Caches werden auch nicht mehr sonderlich. Also das sind nur noch wenige, die machen. Kam heute einer raus, war auch irgendwie so ein Mystery. Fliegt das bei mir erstmal irgendwie so also in den Wintermonat hinein. Und was in Erfurt ganz toll, die haben auch diese Kramerbrücke, also dieses Wahrzeichen neben dem Dom. Ja. Und genau auf diesem Wahrzeichen ein Cache, den du wunderbar heben kannst. Mhm. Ein Tradi. Toll. Das ist ungefähr so, als wenn du hier, gab es in Hamburg auch mal im Rathaus, ne? Gab es nicht im Hamburg im Rathaus mal einen Cache, aber das war so ein Mikro. Du meinst beim Eingang in die U-Bahn, oben auf der Lampe, gab es zumindest mal einen. Im Rathaus selber weiß ich nicht. Im Rathaus nicht, am Geländer irgendwie. Ja, das kann sein. Das, Der war ja immer weg oder so. Keine Ahnung. Guck mal, Luis hat uns verlassen. Wir müssen wieder meckern. Luis ist weg, wir müssen meckern. Oder das können wir abledern. Also Erfurt, kurz Empfehlung. Lass uns mal zu Souvenirs kommen. Hast du denn alle? Ja, ich habe tatsächlich alle gemacht, ja. Nein. Doch, aber es hat auch, also Anfang August waren wir im Urlaub. Ja. Da war sowieso relativ klar, jeden Tag zu cachen. Und Heike hatte gesagt, ach, dann mach doch alle, ich will die mal sehen. Dann habe ich 5 gemacht, habe ihr die gezeigt, hat sie gesagt, ach, dann lass mal. Nein, es hat sich einfach durch den Urlaub ergeben. Wir haben bis zum 20. Urlaub gehabt. Und danach war einfach das Wetter schön. Und wenn das Wetter schön ist, fahre ich nach der Arbeit cachen. Das hat aber mit den Souvenirs, ehrlich gesagt, wirklich null zu tun gehabt. Also das war mir sowas von egal. Ich finde die auch noch so hässlich, diese Souvenirs. Gut, diesmal haben sie immerhin nicht diese Adolf-Hitler-Souvenirs gemacht, sondern Ja, ich weiß ich auch nicht. Ich habe nicht alle, ich habe ein paar. Ich könnte jetzt natürlich nachlocken. Hast du eins, hast du alle? Also die sehen alle gleich aus. Ich muss mal irgendwas suchen. Aber es war ja tatsächlich so, dass es so ein Riesenaufruhr gab, ne? Jeden Monat. Entweder du warst dafür, ja, oder du warst dagegen. Ja. Und wenn du zufällig einen Cash gefunden hast, dann musstest du dich eigentlich rechtfertigen oder du hast gesagt, ist mir, ihr seid mir scheißegal, ich lock sowieso alle. Ja. Aber so das Thema so, ich sag da mal zu gar nichts, gab's nicht. Das ist ja cool. Ja, den habe ich mir, weil wir, der ist echt alt. Hab ich gedacht, heute machen wir wieder den ersten Podcast nach einer Pause. Er wird nicht eingestellt. Der Jörg brennt sich jetzt ein. Ja, aber wie viel hat der? Ein so ein Ballantines darf sein. Ja, darf ich ja natürlich nicht trinken. Nee, als fahren würde ich das auch nicht trinken. Steht gar nicht drauf. Siehst du, haben sie gar nicht drauf geschrieben. Du hast doch Brause. 40%. Ja. Alter Schwede. Na, ich habe vorher einen getrunken. Ja. Deswegen hat es so lange gedauert. Deswegen war die Fahrt. Hab die Abfahrt nicht gefunden. Nee, ich fand die Aufregung auch echt witzig. Ich mag ja erstmal grundsätzlich sowieso den Blog von JR. Ja. Manchmal ist er mir ein bisschen zu sehr Bildzeitung und Boulevard, aber er bringt immerhin Stimmung in die ganze Geschichte. War auch so ein Grund, wo ich dachte, Mann, eigentlich müssten wir so ein bisschen so ähnlich, was er als Blog macht, als Podcast machen. Letztendlich wird da wahrscheinlich sogar etwas Ähnliches mal rauskommen. Das geht nicht, wir sind nicht so souverän. Wir recherchieren auch nicht so sehr wie er. Ja, es dauert immer ein bisschen, bis ein Thema kommt und dann haut er das raus. Ja. Und dann ist er aber auch sehr souverän in den Antworten, wenn er in den Kommentaren. Ja, das gefällt mir sehr gut, dass er dabei immer ruhig bleibt und auch wirklich argumentativ da antwortet. Selbst auf den allerletzten Kommentar. Irgendwann muss ich zuhauen. Ja, man muss sich auch ein bisschen unterscheiden, aber so vom Ansatz her finde ich das, diese Machart wirklich toll. Ich mag den Blog auch. Wie gesagt, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel des Guten. Das weiß er aber auch. Wir haben uns ja am Schiff lange genug unterhalten. Und immerhin haben wir ja seine Freundin als Zuhörerin, oder ist Andi schon weg? Nee, hört noch zu. Müssen wir uns ein bisschen zusammennehmen. Bullenherde meinst du? Nein. Ah, nee, nee. Andi W. Ist Uli eigentlich meine Frau? Uli? Wer ist Uli? Oder ist Uli von Torra? Ja, man weiß es nicht. Kann jeder was schreiben. Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich klasse, dass er auch da so richtig schön wieder raufgehauen hat. Ja. Wobei ich die Reaktionen echt hohl fand. Also ich finde es selten dämlich. Nee, das ist falsch, das ist übertrieben. Ich finde es nicht selten dämlich. Ich finde es ein bisschen übertrieben jetzt wegen den. Selten dämlich ist wirklich übertrieben, das muss ich ganz klar zurücknehmen. Aber ich finde es schon komisch, jetzt jeden Tag extra wegen dem Ding loszulaufen. Also wenn man jetzt keinen Urlaub hat oder was und dann während der Arbeit auch noch unbedingt, damit man jedes Bild mitnehmen. Aber wenn man die geil findet, warum denn nicht? Also ich finde es komisch, sowieso jeden Tag loszulaufen. Es gibt ja Leute, die machen hier 365 Tage und sagen dann, oh Gott, habe ich das ein Jahr durchgehalten, jetzt mache ich das 10 Jahre weiter. Und na, mittlerweile sind es schon mal 2 Jahre. Aber also das finde ich aber nur nicht komisch, nicht im negativen Sinne, sondern das kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre mir zu aufwendig, so sage ich es mal, wegen dieser Bildchen. Aber ich kann auch nicht verstehen, wie man das covert, um die Bildchen zu kriegen. Aber habe aber auch nichts dagegen. Also muss jeder... Ich finde, das macht Groundspeak ein bisschen falsch. Also die Souvenirs, reizen mich jetzt. Die müssen so Badges machen, weißt du, die so nach dem Zufallsprinzip. Ja. Also nicht immer so 10 Pfunde neues Ding, weil dann, sondern auch mal so lange auf der Seite. Aber ich glaube, das zieht mehr. Du siehst es ja. Du siehst ja, dass die großen Teile. Ja, aber ich noch mehr ziehen. Dann wäre ich ja auch dabei. Aber hinten so auf dem, weil welcher Reiter ist das? Muss ich mal in mein Profil gucken. Der 5. glaube ich. Ja, das ist sehr versteckt. Ja, das ist allerdings wahr. Aber ich sage ja, was ich viel, viel komischer finde. Ja. Sind da Leute, die in den Kommentaren zum Teil schon fast ausfallend wurden. Das ist der 4. Über die Souvenirs gemacht haben. Weil ich frage mich, das kann euch doch scheißegal sein. Ihr seht die Dinger noch nicht mal bei anderen. Du siehst sie sowieso nicht, wenn du den freundlichen Blog von JR849 liest. Ja. Der hat er nämlich jetzt gezeigt, nochmal kurz aufgezeigt, wie man am Bild drüber liegen kann. Aber selbst wenn nicht, ich meine, also ich, wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man deswegen losgeht, auch wenn ich es nicht machen würde. Das kann ich auch nachvollziehen. Hässlich. Aber wie kann man sich denn bitte schön aufregen darüber, dass andere die Souvenirs machen wollen? Also der Teil, die Leute fand ich, oder die Reaktion, nicht die Leute, das muss ich auch mal einschränken, das kann ja jeder auch mal daneben liegen, aber die Reaktion fand ich sehr seltsam. Server Error, Geocaching. Oh. Jeremy hört mit, hat uns gesperrt. Ist wieder abgeschmuggelt. Bis jetzt Ben Member. Ja, genau. Weg. Nee, also fand ich die ganze Aufregung nicht nach. Und hast mal gesehen, wie viele Kommentare da am Blog kamen? Das riss gar nicht ab. Hast du das auf Twitter gesehen, wo der eine sagt, heute war ich cachen und ich habe ein neues Souvenir. Wie dann gleich 83, boah, das mache ich nicht mit. Ja. den ganzen August lege ich mich irgendwie hin oder ich locke später und weil ich so. Ja, habe ich auch gesagt, ihr macht euch nicht die Mühe, die Souvenirs einzusammeln, aber ihr macht euch die Mühe, nicht die Souvenirs einzusammeln. Ja. Ist das jetzt wirklich ein Unterschied und zeigt das große Intelligenz und Souveränität oder ist das nicht noch komischer? Ja, da fehlt irgendwie so ein bisschen, na gut, wir haben uns vor uns auch aufgeregt, aber fehlt so ein bisschen machen lassen, weißt du? Da gibt's einfach. Ja, zumal, was heißt aufgeregt? Ich reg mich ja darüber auf, dass die tatsächlich einem Owner da sozusagen fast den Cash kaputt machen. Ja. Das ist auch eine andere Sache, da geht was kaputt. Bei den Souvenirs passiert ja, obwohl, da gab's auch, glaube ich, Events, irgendwie 31 am gleichen Ort, die gleiche Zeit, jeden Tag in Celle irgendwo oder wo, ich weiß nicht wo. War das der gleiche Ort oder war es Umzelle? Aber ich habe Usimo habe ich erfahren aus irgendwie Holland, da war auch sowas. Ja, das fand ich. Und entweder war es da immer am selben Ort oder in Celle war es im selben Wobei sie auch da, das finde ich dann schon äußerst verwunderlich, aber da schädigen sie keinen, sollen sie noch machen. Ich verstehe gar nicht, was sich da wieder alle aufregen. Da habe ich schon, ja doch, das ist dann schon wieder, da gibt's dann natürlich wieder keine Guideline, die das. Ja, das ist Punkteschinderei, aber sollen sie doch. Ich habe schon immer gesagt, lass doch diese Punkte, ne? Es müsste im Profil einfach eine Stelle geben, wo ich sagen kann, plus 30.000. Yep. Das heißt, und die werden dann dazugerechnet. Kannst du ins Skript basteln. Genau. Und dann habe ich halt 30.000 mehr und dann ist Ruhe im Karton. Ehrlich. Es geht doch immer nur um diese Punktereihe. Um was anderes. Deswegen, das ist ja der Grund, warum ich nicht mehr so richtig mit Frauen nur noch so ab und zu locke. Die Kescher dort sind auch gesellig. Ja, so kann man das auch nennen. Und die wohnen jetzt zusammen. Und ich wette, spätestens am 5. Tag sind die reingegangen und ja. Was gibt's Neues? Nix. Ja, gar nichts. Natürlich. Ist ja häufig auch so auf Events. Ich finde jetzt. Wenn sie überhaupt da waren und wenn sie die mal nicht so nur gelockt haben. Aber selbst dann, das ist was, wo ich mich mittlerweile, ja, lass sie doch das, aber das nimmt dir doch nichts weg. Naja, ein bisschen nervig ist schon, oder? Wenn das so gefeiert wird und wir sind so toll. Ja, aber da mache ich mich dann drüber lustig. Aber das ist auch wieder so ein Winke-Winke-Scheiß. Ich mag keine Winke-Winke. Das ist meine Meinung. Ich mag Events, obwohl ich selber vielleicht nur eine Stunde oder anderthalb Stunden da, aber das soll auch so lange dauern und nicht so 20 Minuten. Nee, es muss schon ein bisschen länger sein. Muss auch einen Sinn haben. Vielleicht haben sie ein Mystery gelöst. Nee, das ändere ich mittlerweile tatsächlich auch. Also ich gehe nur noch auf Events, die jetzt irgendwas zu bieten haben. Also jetzt zum Beispiel gehen wir Ende September auf dieses Dampfschiff-Event da. Wir fahren so ein Dampfschiff durch die Flensburger Förde. Habe ich gesehen. Das finde ich cool. Da interessiert mich das Event nicht am Rande. Also da finde ich das, da will ich die Leute schon auch treffen, die da sind. Aber da interessiert mich die Dampfschifffahrt. Und solche Events werde ich mir raussuchen. Also wo wirklich ein Programm ist, das auch ohne die Kescher tatsächlich interessant wäre. Das ist viel besser. Das ist auch so. Das ist auch so. Also ich fahre natürlich immer nach Lüneburg, weil ich finde es da einfach sehr gesellig. Man kennt da viele. Klar, da kennt man sich. Ja? Aber für so ein Mega-Event war das auch so. Wir wollten erst dieses Jahr nach Pura fahren. Oh. Auf Rügen. Und dann haben wir gesagt, und dann kam so das Event und dann stellt sich so raus, man kann ja gar nicht da so durchgehen. Ist ja gesperrt. Baufällig. Ja. Nur diese normalen Führung. Und die hatten wir schon gemacht. Und da hat das für mich so ein bisschen an Reiz verloren, weil dann gleichzeitig Berlin rauskam mit diesem Spreepark. Oder Spreewald. Nee, Spreepark. Und da sind wir dann hingefahren, speziell wegen der Location. Also du kommst wahrscheinlich ab und zu auch mal so rein, musst aber auch Kohle zahlen. So hin. Ja, da werden tatsächlich, für die, die es interessiert, tatsächlich Führungen gemacht einmal im Monat. Ich habe das mal im Podcast vom Küchenradio gehört. Die haben mal einen Bericht darüber gemacht. Das ist echt spannend. Okay. Teuer? Nee, das war wie 10 Euro oder so. Das macht so einer so mehr oder weniger nebenbei. Das war ganz spannend. Also muss man beim Küchenradio vielleicht wäre es sogar noch ein bisschen entspannter gewesen als das Mega, weil das war natürlich wieder mega halt überlaufen. Das war total toll, ne? Wir hatten im Hotel nahe der Spree, dann die Koordinaten, dann hat mein GPS ewig gebraucht, um die Koordinaten. Ja. Und meine Frau sagt schon, woran erkennen wir jetzt eigentlich Geocacher? Das Mega, das wieder ist. Wir fahren auf diesen Bahnsteig ein, es waren 36 Grad. Ja. Eine Gruppe, einer einen Hut auf, Jacke an, Jack Wolfskin. Keine Fahne? Fahne nicht, aber echt so, gleich geht die Expedition ins Himalaya-Gebirge los. Also wirklich ausgerüstet. Gut, wir wussten, wo wir hingehen sollten und das war mega interessant. Wegen der Location. Ja, klar. Wir waren tatsächlich 2,5 Stunden da, haben auch noch ein paar Leute getroffen, da kommst du natürlich ran, siehst diese Meile, läufst dann rum, siehst du dieses Riesenrad, das ist, ich glaube, an dem Tag 500.000 Mal geklipst worden. Es ist aber auch beeindruckend. Mhm. Klar, hat ja natürlich so einen Lost Place Charakter. Ja, klar. Waren dann aber auch nach 2,5 Stunden durch und sind wieder gesagt, ja, jetzt hier bei 36 Grad hier noch irgendwie abhängen, was soll man machen? Getränkenachschub war unter jeder ja, das ist ja absolute Katastrophe. Das ist ja immer, ja. Und sind dann wirklich wieder zurück zum Hotel, haben es dann im Beachclub gesetzt. Mhm. Ist es okay, musst du auch in, oh, ich schon weg und so. Ja, aber das war, das, was ich da mache. Das mache ich doch eigentlich auch immer. Also, ich gehe dahin zu den Hauptteilen dieses Events, wo wirklich was dann ist. Und dann fahre ich meistens mit den Schlemmercachern in die Stadt, weil die wissen die besten Locations. Dann geht man nochmal vielleicht tatsächlich mal einen Cache machen oder so. Und dann geht man wieder zum Event. Also, ich fahre dann immer hin und wieder weg. Also, ich bleibe meist drei Tage da. Ja. Ich nehme ein Zimmer, Heike hat dann sowieso meistens wieder irgendwelches mit ihrem Studio, dann fahre ich tatsächlich hin, nehme ein Zimmer, bleib drei Tage da und dann gehen wir aber auch viel essen oder cachen, also und auch Eventen. Ich mag das gerne, weil ich so Leute wie Schlemmercacher oder auch mal Sepp und Bertha, die treffe ich nur da. Okay. Weil wann soll ich, die wohnen in Bayern, die wohnen in Stuttgart, das ist echt schwierig, die sonst mal zu treffen. Das ist ein Mega-Event, cool für. Weißt du, was das Beste an diesem Event war? Ich stimme dir voll überein. Hm. Wir saßen abends noch mit Bullenherr und Jofri zusammen, Mexikaner. Da führt er ganz hin. Haben wir einen Cocktail uns gegönnt. Das war das Beste. Das war so schöne Abend, Sommerluft. Ja, ich bin aber auch ganz froh, mal mit eben nicht denen, die bei mir aus der Ecke kommen, dann dazu zusammen zu sein. Ich kenne ja keinen. Sehe ich sonst selten. Ich kenne ja keinen. Ich bin ja erst seit. Ja gut, ich habe jetzt über die Jahre natürlich auch viele, ja, sind viele Bekanntschaften, doch das ist schon. Und wenn ich einen kenne, dann bin ich in Berlin, fummel da so eine Giraffe ab und find nichts. Und weißt du, was mich da so richtig, also das hat mich richtig, habe ich gedacht, bin ich hier noch im Zirkus, bin ich noch unter Geocachern? Also da hing überall so ein laminierter Zettel. Da geht's zum Marketplace, da waren die ganzen Händler, da ist das WC, da gibt's was zu essen, da ist der Rundgang, überall. Und da kommt einer mit so einem TB-Stempel, gibt's jetzt auch einen TB-Stempel, und stempelt auf diesem WC-Hinweis dieses TB-Zeichen drauf. 3 Zillionstel Sekunden später steht eine Traube von Menschen und fotografiert mit ihrem Handy das Ding ab zum Discover. Ja, das ist doch klar. In Koblenz und auch in Leipzig sind sie immer rund um die Autos hier gelaufen, haben da alles. Ich habe schon mal überlegt, mir echt mal so einen falschen TB hinten drauf zu kleben, mit einer völlig bescheuerten Nummer, die es nicht gibt. Ja, du musst ihn in den Fuck hier. Ja, genau. Sowas in der Art. So ein bisschen verkehrt geschrieben, sodass ich erst zu Hause das mal eingeben und dann irgendwann. Das habe ich mir echt schon mal überlegt, so sowas zu machen, weil das kommt mir echt langsam seltsam. Wobei auch das mir nicht stört, wenn die das cool finden, ja, solange sie mich damit in Ruhe lassen. Habe ich da gar nicht so ein großes Problem mit. Ich habe da richtig Angst gekriegt, weißt du? Ich habe da, weil wir liefen dann hinter so einem Pärchen und plötzlich kam irgendeiner von hinten und ich denke, oh, was wird das denn jetzt hier? Überfall? Kriegt er gleich bald aufs Maul irgendwie so? Reißt den da von seiner Frau weg, sagt, dich habe ich schon, aber meine Frau hat dich noch nicht. Dreht sein T-Shirt zu ihm hin und seine Frau, von dem der da hingerannt ist, konnte dann fotografieren. Danke. So aus dem Nichts. Deswegen keine Kleidungsstücke mit Trackables. Also bei Prora hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass es so. Warst du in Prora? Nee. Okay. Da wollte ich auch nicht hin, weil da hatte ich echt so die Befürchtung, da kommen die ganze Flecktarn-Fraktion, mit der ich nicht so ganz viel anfangen kann, die dann alle sich gegenseitig da ihre Glieder reiben und sich gegenseitig erzählen, auf welchem Lost Place sie waren. Wie meinst du das jetzt mit Glieder reiben? Ja. Kannst du das mal genauer ziemlich wörtlich befürchte ich. Sind wir schon hier? Jetzt komm, schon nach 20 Uhr. In Lüneburg war ich auf einem Event. Da habt ihr euch Glieder gerieben. Nee, Taschenlampen-Event. Okay. Da kam tatsächlich einer mit einer Machete auf dem Rücken. Ernsthaft. Komplett im Fleck da und dann so eine Machete auf dem Rücken, die man so rausziehen kann, weil es so eine dicke Hose macht. Der hieß Hartwig. Ich weiß nicht. Ich fand das, Wo ich gerade lese, schlimmer als das Geocoin-Fest in Prag war das bestimmt nicht. Das ist für mich so die Krönung gewesen. Geocoin, ich habe jetzt gedacht, wieso fahren die da alle hin? Prag ist eine schöne Stadt. Ja, aber da waren sie alle schon. Da gibt's ja Cacher-Austausch. Hör auf, da waren schon alle. Ich denke, und mega, also so ein Geocoin-Fest waren doch auch schon alle. Ja, also ein Frevler, wer glaubt, das liegt an einem beknackten Icon, das es da gab. Diesem Mace-Icon. Ja. Hab ich auch noch ja, fahren gesagt. Leute ernsthaft für einen Tag nach Prag? Du sagst, die Souvenirs verstehst du nicht oder die würden nicht reichen? Es reicht ein Bildchen, ein Icon, um Tausende von Menschen nach Prag zu kriegen. Naja, die sind nicht alle wegen dem Icon. Aber deswegen gibt's ja jetzt auch diese Lampcaps. Weißt du, wenn du die jetzt noch mit einem eigenen Icon versiehst, dann kannst du eigentlich ein Multi-Mega-Mega machen. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber wenn du Geld verdienen willst als Groundspeak, dann musst du Bildchen machen. Dafür fahren die Leute auch bis nach Prag. Nein, okay, die sind natürlich alle nur wegen der Geselligkeit dahin gefahren. Manche waren ja auch immerhin 3 Stunden da. Da lohnt sich das ja auch für, nach Prag zu fahren. Vor allem das Event war ja dann, das eigentliche Geocoin-Fest war ja dann erst am Sonntag. Ja, da waren ja nicht mehr viele. Da habe ich nur gesehen die Schlange und dann hat irgendwann, oh, da stelle ich mich nicht an, dann fahre ich wieder nach Hause. Also ich kann absolut gut verstehen, dass man dieses Icon haben will. Absolut. Weil es gibt es nur einmal in Europa, es gibt es ja sonst nur in Amerika. Aber dafür nach Prag zu fahren, es tut mir leid. Naja, man hätte auch nach Wanne-Eickel fahren können, das ist auch nicht besser. Also ja. Prag ist dann wenigstens eine schöne Stadt. Aber ich würde tatsächlich mir dann, nein, Gedanken, also mein Leben verläuft dann anders. Ich habe da etwas andere Prioritäten. Ich fahre auch schon mal weit für den Cash und ausgetickte Sachen mache ich auch. Aber es geht da ja noch nicht mal drum, dass dieses Event was Besonderes hätte. Das ist eine bessere Verkaufsveranstaltung, glaube ich. Aber es geht nur um ein Bild, um ein Icon. Und das rote Megasofa war auch da. Oh, das habe ich noch nicht. Das steht in Berlin auf. Da geht's schon los. Prag ist super. Und das GPS Maze Event war tatsächlich nett. Ja, ja. Engländer, wir sind oft einer Meinung. Nicht immer. Hast du eigentlich, du bist ja nicht auf Facebook. Ja, ich habe jetzt wieder einen Account, aber nur zum Mitlesen. Da gibt's ja, einen Shop, gocacher.de, der hat sein Titelbild geändert. Und das Titelbild ist ein Foto vom Mega-Event in Prag, vom Geocoin Fest. Mit der Führungsriege nenne ich sie mal. Brian, Love und Jeremy. Guck mal drauf. Oh, süß. Da hat sie aber dicke Beine. Guck mal Jeremy an. Wieso? Was mit ihm? Der versucht sich hier bei uns Deutschen einzuschleimen. Guck mal. Weiße Socken, kurze Hose. Ach so. Bis zum Knie hochgezogen. Und jetzt guck dir mal Brian ein. Das muss irgendjemand im Publikum gesagt haben, weil... Jeremy ist ganz niedlich. Weil Brian sieht so aus, als würde er jeden Moment explodieren. Ja, das stimmt. Ich will keine Fotos. Der wirkt echt seltsam. Das ist ein Hammerbild. Ach, wir waren... Also den Jeremy habe ich ja zweimal getroffen. Das ist eigentlich ganz netter. Aber das finde ich immer schwierig, weil du musst dann alles in Englisch sprechen. Und sagen ihm einfach, weiße Socken passen nicht zur kurzen Hose. Als das meine Frau gesehen hat. Oh, so läufst du nicht rum. Ja, das sind Amerikaner. Also da. Aber die machen einen ganz netten Eindruck. Die sind auch ganz nett. Also das ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, wir waren zweimal mit denen essen. Und hat der bezahlt? Das, ja, wollte der. Ja, das ist die erste Frage. Doch, der hat uns tatsächlich eingeladen. Okay. Leider hat man in dem Laden keine Visa-Card benommen, so das war nichts mehr mit bezahlt. War der im Essen, beim Döner-Hotel hier um die Ecke? Nee, Tip-Top-Laden damals in Ulm. Also der war wirklich gut, der Laden. Aber der hat halt keine Visa-Card genommen. Okay. Also musstest du schon bar bezahlen. Und die hatten kein Geld mehr. Ja, okay. Dann haben wir es dann doch selber bezahlt. Also, ja. Mist. Aber hier, guck mal, weißt du, was ganz toll ist? Spike05.de im Blog hat mal aufgeführt, was sollten zukünftige Mega-Events bieten? Und hat dann mal alle Mega-Events aufgezählt, wo er so war. Ja. Und er war unter anderem auch in Lost in MV, was ich immer noch eins der besten Mega-Events finde, wo ich war. Tatsächlich. Hey, konnte gar nicht mit anfangen. Lost in MV, schön mit dem Panzer fahren. Ja, ja, mit zugeschissenen Dixies und Regen, dass das Zelt wegfließt. Ja, wir waren muss man mögen. Wir waren ja nur 2 Stunden da, wegen dem Icon. Ja, okay. Ja, dann. Also, er schließt dann, kann man alles nachlesen. Persönlich erwarte ich auf jeden Fall ein schlüssiges Gesamtkonzept. Ja, das ist ja. Und jetzt kommt, dazu gehört vor allem das Catering. Ja, das war auf keinem Weg. Also ich habe weder aus Prag gesehen, aber aus dem Restaurant, da war das Catering top. Ich überlege jetzt gerade mal, wo ich denn so war. Da war Catering überall. Das gab immer Probleme. Die waren alle nicht. Aber wobei man, es geht immer schon was erwartet vom Mega-Event. Ja. Ja, aber dann organisiert man eins. Ja, es gibt ja demnächst einen Mega in Hamburg. Hat da hier Joffrey irgendwo mal getwittert. Mega in Hamburg. Mega Hamburg. Ja. Ich lese mal weiter. Es sollte reibungslos ablaufen, vor allem nicht überteuert sein. Spiele, die sich immer wiederholen. Daumen nach unten. Ellenlange Siegerehrungen auch nicht. Für mich ist ein Event nur einzigartig, wenn es sich von der Masse abhebt. Genau deswegen war ich in Berlin, da hat sich die Location dafür gesorgt, dass ich da war. Ja. Aber wenn ich mir jetzt diese Google Map anschaue mit diesen ganzen Mega-Events-Icons, es gibt ja schon wieder 4 in Deutschland. Ja, ja, ja, gut. Und die Leute melden sich ja schon an, ohne dass sie wissen, was da ist. Ja. Ah, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ich weiß auch nicht, ob das abheben muss. Ich will gut unterhalten sein, so wie in Leipzig hat mir das sehr gut gefallen. Da können sie auch die gleichen Spiele machen. Da waren die Kinder beschäftigt, was soll denn das? Hast mir erzählt, du saßt in Leipzig nur mit deinen Bros, nenne ich es mal so, und hat das Nest gequatscht. Nee. Leipzig war. Leipzig, GeoGames. Ja, das war nicht ganz okay. Schlemmercacher, wieder durch die Stadt gezogen. Ja, natürlich, aber das gehört für mich ja dazu. Ich sag ja, also, ich komme immer mal wieder auf das Event und laufe da auch wieder rum, damit ich auch mal andere kenne und nicht immer nur die gleichen treffe. Aber ich gehe auch genauso los, wie gesagt, mit den Schlemmercachern dann gerne in die Stadt mal was machen, um nicht die ganze Zeit auf dem Event zu hängen. Aber insgesamt fand ich das Event sehr gut, weil es hat sich super gut verlaufen. Ja, die Location ist natürlich einfach für die Masse gemacht. Das passt einfach. Catering soll schlecht gewesen sein. Ich weiß das nicht. Catering war bescheiden, viel zu teuer. Also nicht mal schlecht, sondern einfach zu teuer. Wobei, da am Anfang fasste ich mir auch an den Kopf. Da ging es drum, irgendwie kostete das Zelt 9 Euro auf dem Platz. Es stand aber auch eigentlich bei, dass das ein Parkplatz ist, der umfunktioniert wird und alles richtet sich über die Preise auf und dass man so schlecht hätte campen können. Ganz ehrlich, wenn ihr kein Geld habt, bleibt zu Hause, Punkt. So einfach ist das. Ja. Ich finde das lächerlich. Die fahren teilweise, die kommen mit GPS-Geräten, die sind teurer als manches Fahrrad und regen sich dann auf, dass sie vor Ort 9 Euro fürs Campen zahlen. Bleibt zu Hause, Punkt. So einfach ist das. Ehrlich, ich kann nicht auf ein Event gehen und verlangen, dass alles umsonst ist. Das kriegst du manchmal bei diesen Ständen auch mit. Also ich möchte jetzt auch nicht da Hersteller seinen aufsteigen. Ja. Wie? Taschenlampe 40 Euro? Ja, genau. Du spinnst ja wohl. Und um das nur. Aber hier die Frage von Rolf ist auch nicht schlecht. Oder? Ja, das ist ja die, was ich auch mal sage. Ich würde sogar mega schreien. Was haben Events eigentlich mit Geocaching zu tun? Also er fragt jetzt nach Mega, aber ich würde sogar weiter treiben. Ich würde sagen, was haben Events mit Geocaching zu tun? In meinen Augen? Gar nichts. Ja, das höhere Ziel von Events war ja mal, dass sich die Community zusammenschlägt, ja, trifft und ja, neue Leute an dieses Hobby Geocaching ja heranführt. Der letzte Satz ist einfach gut. Jetzt beschäftigt sind. Ja, ich bestätige, dass die Schlemmercacher nicht nur mit Essen beschäftigt sind. Die kommen ja da nämlich nicht zu, die müssen ja alles vorher reservieren und die Leute da alle hinbringen. Wo zum Beispiel Usimo hinfährt, das finde ich auch total geil. Der fliegt, weil ich das ja auch gerade sehe. Nach England. Nach England, zu seinem Piraten-Event. Ja. Weißt du, da habe ich ihn kurz vorher getroffen und gesagt, so, Usimo, was ist los? Hast du dich schlecht rasiert oder so? Na, ich muss mir einen Bart wachsen fürs ja, wollte da alles rumlaufen, ja. Und das macht bestimmt auch Also das habe ich auch schon mal überlegt mir da. Also ich habe auch überlegt, jetzt im November oder wann nach Schweden zu fahren, zu dem Nacht-Event, Cash-Event. Das finde ich schon wieder spannend fast, weil ich es einfach mal sehen will. Nacht-Cash-Event in Schweden. Ja, im Prinzip nicht Nacht-Cash, sondern Nacht-Event. Also das ist, findet nur im Dunkeln statt. Das heißt auch irgendwie was mit Dunkelheit. Ja. Da geht alles um Dunkelheit. Und ich kenne ja Schweden, wir haben da ja 10 Jahre ein Haus gehabt. Ich weiß, wie dunkel das da im November ist. Okay. Das könnte auch spannend sein. Da überlege ich tatsächlich mal, muss ich mal sehen, wie das mit Heikes Termin ist. Wir haben aber fliegst du rüber oder wo? Oder ja, das Problem ist, ich muss warten, was mit Heike ist. Okay. Studiert da, was ist, wie ist das Wetter? Also wir sind im Moment durch ihr Studium einfach echt eingeschränkt. Das muss ich schon sagen. Nicht, dass du dann wieder so über die Steine läufst, so ähnlich, weißt du? Das haben wir tatsächlich auch nochmal vor, ja. Nochmal? Ja, ja. Das haben wir noch, wollen wir nochmal machen. Das war einfach und so gucken, klasse, ob du noch im Logbuch stehst. Nee, einfach hat Spaß gemacht. Den Cash würden wir komplett auslassen, aber das hat einfach Spaß gemacht, da nach vorne zu laufen. Aber wenn du schon da bist, dann könnte ich dir ja eigentlich theoretisch ein Foto von mir mitgeben. Ja, das da vorne dann. Und dann würdest du das da war ich ja praktisch da. Foto brauchst du ja nicht haben. Du brauchst ja nur da drin im Logbuch stehen und trage dich kurz ein und ja, aber das ist auch so der typische Cache, den man so abgreifen sollte. Nur echt mit Foto. Kurz nach der Seilbahnstation fährt man da aber auch. Und dann würde ich so locken auf kleiner Runde. Heute haben wir uns eine kleine Runde vorgenommen. Nicht so lang, TFTC. Nee, das lockt man nicht. Man lockt heute war ich mit X und Y auf kleiner Runde zu ja, McDonalds stimmt, das und dabei stimmt, haben wir diesen Cache gefunden. Und alle gut gefunden, genau. Die waren alle toll, die Caches. Du musst übrigens auf Facebook gehen. Ich bin jetzt im Geocaching-Mecker-Portal. Auf Facebook. Ich hatte gelesen, dass sowas gibt, ja. Ich will mir das auch nochmal angucken. Aber brauchst du nicht, das ist total harmlos. Im Moment fange ich erstmal an, die Gruppen zusammenzusuchen. Ich muss mal gucken, was da so alles läuft. Ich könnte sagen, dass ich gerade eine Tariflette auf dem Teller habe. Tatiflette. Was ist das denn? Tatiflette. Was soll denn das und warum haben wir nicht? Das ist sowieso, ich hatte ja vorher so ein bisschen rumgebettelt, unauffällig. Ich dachte, nichts ist gekommen. Noch mal ein bisschen hier. Oder ist die ganze Tüte? Nee, da sind noch Chips drin. Ich muss doch gerade mal mitlesen hier. Da muss ich ja nachschöpfen hier. Was sagst du? Verbogene Heringe? Nein. Also ihr müsst euch vorstellen, hier liegt eine 500 Gramm Crunch-Chips-Tüte. Die ist jetzt schon halb leer. Ja. Und ich habe noch nicht reingekriegt. Ich darf das heute. Ich zähle ja mittlerweile tatsächlich Kalorien. Ja. Also ich lebe da nicht nach. Sondern du zählst die nur. Ja, das ist tatsächlich so ähnlich wie beim Cashen. Ich gucke mir praktisch abends die Statistik an, ohne darauf zu achten, was ich so wegschlabber. Aber da sieht man mal, wo man fett wird. Ich dachte, du zählst die und sagst, oh, die nächsten 10.000 sind genau, Statistik. Jetzt hauen wir rein, jetzt machen wir ein Powertrail. Deswegen heute Chips. Chips sind gar nicht so schlimm, wenn man nur eine Tüte isst. Wenn man die auch teilt, ist das sozusagen gar nichts. Das ist fast Diät. Jetzt sind wir auch schon wieder völlig irgendwie fertig. Hattest du deine Caches eigentlich mal durch? Die hab ich doch. Okay. Ja, wenn wir ein bisschen was übrig behalten, macht das ja auch nichts. Wir wollen ja nächsten Monat noch einen Podcast machen. Gestern wurde noch dieses so ein cooles Earth Cache Log gepostet. Von wem? Von wem sage ich jetzt nicht. Und das heißt einfach, leider nicht gefunden, hab alles abgesucht. Aber da muss ich erstmal einen Moment drüber nachdenken. Das heißt, er sucht immer noch den Earth Cache. Arme Sau. Nee, hat ja DNF gemacht. Also DNF tatsächlich? DNF. Super. Zum ersten Mal DNF. Und das bringt mich natürlich, wir wollten doch so eine Rubrik einführen, ne? Hatten wir doch schon drüber. Ja, Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage. Wir hatten sogar eine heute, hast du mal gesehen, was wir davon halten, von dem Sammeln von diesem Scheißhaufen da. Wie heißen diese Briefmarkenkleber da? Souvenirs. Wir finden es doof. Ja. Boah. Nö. Wir sagen, wenn es diese Badges noch besser geben würde, würde es mehr motivieren. Wir finden das Sammeln eigentlich neutral, aber die Aufregung darüber doof, so könnte man sagen. Und die Dinger selber finde ich auch doof, weil sie so hässlich sind. Kronsky könnte so ein Sticker-Album wie bei Rewe machen. Oh, geil, Panini-Aufkleber. Das wäre dann auch nochmal so ein Ding. Stimmt, dann kannst du bei Rewe dir so ein Sammelbuch. Ja, genau, du machst bei Rewe an der Kasse. Das finde ich ja immer ganz toll, wenn du es eilig hast. Und dann noch sammeln sie die Sticker. Und dann denkst du dahinter, nein. Ich hatte auch irgendwo getwittert, wenn ihr irgendein Souvenir verpasst habt, ist überhaupt kein Problem. Ich schneide euch das aus und drucke euch das aus und könnt das auf den Monitor kleben. Und ist auf dem Monitor. Das ist nein, aber auf dem Monitor wäre schlecht. Du musst es hinten aufs Auto kleben. Stimmt, aber dann siehst du, dass deiner länger ist. Stell ich mir so vor, so einen schönen Daihatsu-Kaufer. Ich werde mal, nee, dazu gibt's ja nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nee. Wie? Nee, der haben wir verkauft. Achso, du hattest tatsächlich einen. Wir hatten mal Kuhre danach. Voll ablästern jetzt gerade die Marke. Das okay, lass ich jetzt. Ja, die Marke ist auch scheiße, aber der Kopen war geil. Das ist ein tolles Auto. Da gibt's gar nichts. Das sagt bloß nicht was gegen Kopen mal oben. Dann kriegst du von Heike, aber richtig geil. Übrigens hatte ich nochmal, weil ich das gerade, wir hatten das vorhin, ja, die 16 Bundesländer in 24 Stunden, die da gemacht haben. Da habe ich mir auch so aufgeschrieben, was das eigentlich bedeuten soll. Also warum macht man das? Weil Fadi mal raus darf und das ausnutzen. Du hast das doch auch gemacht, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, dazu kann ich nichts sagen. Weil ja, aber dann musst du doch wissen, warum du so einen Scheiß gemacht hast. Ja, das war ganz einfach. Wir machen jährlich unsere Daimuda-Tour. Das ist so 8 Kescher. Und da hatten wir gesagt, ja, könnten wir doch mal... Nee, wie ist es entstanden? Es ist entstanden, ich hatte irgendwann mal einen Tweet abgesetzt. Da kam ich gerade vom Kunden und habe gesagt... Wow, heute 6 Bundesländer durchfahren. Also war ich ganz oben. Ah, okay, das macht ja Sinn dann, ja. So, und dann daraus ist die Idee, ja, wenn der das so macht, dann könnten wir doch auch mal alle machen. Und das war eigentlich ganz okay. Also wir hatten einen T5 gemietet, alle Leute rein, sind dann mitten in der Nacht gestartet, die Hälfte hat immer gepennt. Ja gut, da habt ihr eine Vatertagstour gemacht, so nach dem Motto. Ja, so gut, kann man mit dem Ansatz kann ich es ja nachvollziehen. Haben uns kurz in Rheinland-Pfalz oder wo wir da waren verschätzt, weil da ist 100 Meter Luftlinie nicht wie hier, sondern geht auch in die Höhe. Also ist doch Fadi, darf mal raus und nutzt das eigentlich gar nicht so abwegig. Ja. Ja, habe ich da auch hintergeschrieben. Ist doch klasse, senkt die Scheidungsquote. Also. Ja. Aber wie gesagt, du bist da ja jetzt out. Also mittlerweile musst du ja auch 16 Events dazu machen und das auf den Brustwarzen abgelaufen sein. Sonst bist du da nichts mehr. Ach, da fällt mir noch irgendwas ein. Das haben doch jetzt alle gemacht mit den 16 Bundesländern mittlerweile. Ist so wahrscheinlich hole ich mir irgendwann mal so ein World-Ticket von Lufthansa und flieg dann... Oh, 16 Länder, ne? Nicht 16 Länder, sondern einmal um Erdboden, ums. Ja, das wäre rum. Aber dann Russland. Und dann nur auf dem Flughafen, von Flughafen zu Flughafen. Ja, was macht ja keinen Sinn? Die Länderpunkte kannst du dir, hättest du ja in Prag alle holen können. Ja. Du hast da Insiderwissen. Ja, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Dass in Prag, worüber wir uns da so ein bisschen lustig machen, also absurd bis zum geht nicht mehr. In Prag wurden wohl Caches aus verschiedenen Ländern rumgereicht. Ich würde sagen, das war übrigens im Saarland, wo wir an der einen Cache, der nannte sich, ich glaube, Rosette, etwas gescheitert sind. Das waren aber alles Favoriten-Caches. Okay, Prag. Ich muss jetzt mal hier was sagen. Ja, klar. Also in Prag wurden Caches aus dem Ausland rumgereicht, damit man die dann dort loggen konnte und seinen Länderpunkt hat. Ist ja cool, wenn der Owner das macht. Ich weiß noch nicht, ob das alles war. Ich glaube, der wusste da nichts von. Hä? Nee, ich glaube, das haben Cacher mitgenommen, den Cache, und wollten den danach wieder dahin bringen. Ich glaube, der ist mittlerweile archiviert, also zumindest von einem weiß ich das. Also nochmal, dass ich das richtig verstehe. Du legst deinen Cache, irgendeiner sagt, hey, cool, ich fahre nächstes Wochenende nach Prag. Nimm den mal mit. Hab den heute gefunden, nimm den mal einfach mit, ohne dir was zu sagen. Ja. Stell den da aus. Ja. Und bring den dann wieder zurück danach. Cool. Und schon haben alle diesen Länderpunkt gemacht. Es wäre ja noch nicht mal schlimm. Sollen sie doch machen. Wie gesagt, da bescheißen sie sich. Scheiße gegenüber. Ja, aber sie bescheißen sich ja nur selber. Also das ist gegenüber dem Owner. Alles klar. Aber das ist sowas, wo ich echt sitze und denke, naja, die sind halt doof. Also mehr Gedanken mache ich mir tatsächlich nicht drüber. Aber was ich dann noch, wie kann man denn seine Dummheit noch unterstreichen, indem man das auch noch ins Log schreibt? Also, die haben ernsthaft, das habe ich gesehen, ich habe das extra nachgeguckt, weil ich nicht glauben konnte. Die haben ernsthaft gelockt. Oh, habe ich in Prag zufällig auf dem Event gesehen, habe ich gleich mal unterschrieben. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich. Aber, irgendwer hat den noch in der Hand gekriegt, der es nicht so witzig fand. Aber das noch so zu loggen, sag mal, Irgendwas geht doch da. Die haben das Hobby doch nicht mal ansatzweise verstanden, oder was? Hast du mal das Bild von NDR gesehen, was er vor 2 Wochen getwittert hatte? Nee. Hat er so, ich glaube, das war sogar Landkreis Harburg, da fehlte die Dose. Dann hat da einer eine Kassenquittung, eine Tankquittung mit seinem Namen drauf. Ja, ja, ich weiß, die Dose ist nicht da, legt man eine hin und sagt, na ja, weil die fehlte und ich hab's ja nur nett gemeint, was regt ihr euch denn auf? Ich hab's doch, was war doch gut. Ja, der hat nur eine Tankquittung dahin gehabt. Ja, ich sag ja, wenn da keine Dose liegt, logge ich nicht, Ende. Alles andere ist einfach Schwachsinn. Hammer, oder? Das ist genau wie bei diesen Autobahn-Caches, wo ich jetzt wieder war. Diese modernen Leichen, die nie vergehen. Ja, also Autobahn-Caches ist, entweder, da gibt's wirklich, 1 Promille ist wahrscheinlich richtig gut, der Rest ist einfach zugespitzt. Ja, ja. Oder Opa steht wieder am Busch und denkt, jetzt kriegt er endlich mal Gesellschaft. Aber tatsächlich, so eine ehemalige Auffahrt, ich laufe dann so lang und denke mir, okay, 3, 2, 1, meins. Nein, also ich bin jetzt da. Und guck so vor mich und dann stehe ich praktisch so ein Durchfahrtverbotenschild von hinten und auf diesem Verbotenschild 20 Lokaufkleber, so Team hier und sowas. Und ich denke mir, verdammt, ist die Dose denn jetzt weg? Was machst du jetzt? Schreibst du auf den Lokaufkleber drauf? Nein. Nein, sage ich mir. Ich gehe mal zu diesem Begrenzungspfosten, der da steht, mit dieser Haube, heb ihn mal ab. Hängt die Dose drunter. Weißt du? Ah, hier, 0. Wo? Ich sehe nichts. Das ist schon echt peinlich. Wo die Frage gerade kommt, Länderpunkt Deutschland für Tschechien oder wie? Nee, aus irgendwelchen Ländern, irgendwelche Dosen. Unabhängig jetzt Deutschland oder Tschechien. Also ich habe das jetzt mal nebenbei recherchiert. Das war wahrscheinlich ein Dresdner Cache. Aus Dresden war der. Kann sein, ja. Und da auch mal einer, der relativ schwer zu lösen war. Also ein Mystery. Ja. Also einfach peinlich, kann man so, glaube ich, festhalten. Schlicht und ergreifend. Wir haben echt was verpasst. Wir hätten nach Prag fahren sollen. Ich habe mich gewundert, warum da alle so hinschrieben, bis ich das mit dem Maze-Event. Alles klar, jetzt weiß ich, warum die da alle hin wollen. Sei ihnen gegönnt, mein Gott. Also, ich habe dafür ein Icon für einen virtuellen Cache, den ich mal irgendwann gemacht habe. Vom Sofa aus? Nee. Das gab ja nicht virtuell, locationless. Also gibt's jetzt mal kurz, gibt's? Gibt's schon ewig nicht mehr. Okay. Locationless konntest du nur ganz, ganz früher machen. Genau. Da ist irgendwas über dich rübergeflogen und du musstest mal eine bestimmte Uhrzeit ein Foto von dem Wecker und so machen. Deswegen habe ich nur einen, weil ich habe das mal ausprobiert und fand das so dämlich, dass ich kein weiteres wollte. Also die MIR-Station zum Beispiel. Ja, ich glaube, entweder die internationale oder die MIR. Irgendwas flog rüber und du musstest ein Foto von deinem Wecker machen, dass du eben um die Uhrzeit da unten sitzt. Das ist natürlich immer 3:21 passiert. Also. Ja, und dann hast du das Icon. Ja, dann hast du das den Cache loggen können. Und gibt's eigentlich das jetzt aus Tschechien? Hast du jetzt ein Souvenir von Tschechien? Hast du eins? Aus Tschechien habe ich eins, aber nur ein Souvenir. Ich war jetzt nicht auf dem Event da. Also Mates habe ich noch nicht. Ich habe noch keins. Habe ich jetzt auch nicht vor. Also ist nicht so. Prag könnte mich auch wirklich reizen. Aber wir wollen nochmal zurück zur Geocaching-Frage, die wir beantworten. Warum wollen wir die denn beantworten? Weil ich habe was ganz Tolles gefunden. Weil wir was beibringen. Das liest du jetzt vor. Ich muss mal umpotten. Dauert es länger, dann muss ich langsam lesen. Ja, lies langsam. Alter Mann, wenn die Prostata nicht mehr so will. Wir müssen hier so einen Eimer hinstellen, dann läuft es jetzt runter. Es geht ja tatsächlich weg. Zum Glück ist das Klo oben. Also, was habe ich gefunden? Den Geocaching-Kurs für Anfänger. Wir laden Sie ein zu einer Informationsveranstaltung von 2 bis 3 Stunden. Die Themen. Welche Cache-Arten gibt es? Worum bestehen die Unterschiede zwischen Traditional, Multi-Events, Letterboxen? Was benötige ich an Ausrüstung, Grundausrüstung? Was sind die Fachbegriffe? Was heißt TFTC und so weiter, FTF? Bedienung von unterschiedlichen GPS-Geräten? Die Geocaching-Grundsätze? Frage ich mich auch nach. Cacher-Etikette gibt's ja eigentlich gar nicht. Ach so, reicht ein TFTC oder darf es ein wenig mehr sein? Und welche Hard- und Software gibt es? Gibt es als Kurs, kann man buchen? Kostet 49 Euro. Fand ich klasse, weil eigentlich steht ja alles drin, was auch in den Guidelines oder auf der Geocaching-Homepage verzeichnet ist. Und genau aus diesem Grund wollten wir jetzt hier diese tolle Frage einführen. Also schickt eure Fragen per Twitter oder per Mail an uns, wir beantworten sie. Was heißt FTF? Freddy tangiert Frieda. Na, first to find. Denkst halt als Mal. Ah ja, er hat das Mikro übrigens nicht mitgenommen. Das hatte ich tatsächlich mal. Ich hatte mal einen Nebenjob bei, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Und da hatten die tatsächlich auch so Mikros. Und das Mikro war dann tatsächlich mit auf das Klo genommen worden. Und irgendwann ist das so, wie die Spülung läuft. Ein super tolles Gefühl. So, was habe ich noch für euch? Wenn ihr Patty Roberts noch nicht kennt, solltet ihr mal nach Patty Roberts googeln. Ist ein ganz toller Liedermacher. Hat ein Album gemacht. Gerade jetzt Bullenherde, wo ich es lese. Du hast ja auch zwei Hunde. Nennt sich Songs for Gay Dogs. Hört sich absolut toll an. Eindeutige Hörempfehlung von meiner Warte. Jo. Ich glaube, der sitzt ein bisschen länger. Ich glaube, das... Oder es älter her, dann tröpfelt es natürlich auch immer so raus. Das schneiden wir nachher aus, sonst war das der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Ich höre die Spülung, jetzt kommt er gleich. Ja, was kann ich, könnte jetzt singen, ne? Deswegen wollte ich auch keinen Podcast alleine machen, weil so alleine quatschen ist auch immer, da höre ich mir dann auch so ein Hallo. Hier ist die schweigende Mehrheit aus Hamburg. Mir fällt momentan nichts ein, deswegen mache ich Loglese. Loglese habe ich auch noch was richtig Cooles. Habe ich jetzt gehört, auch gelesen. Passt auf. Nennt sich Fotolog. Da auch meine LEF. LEF, was heißt LEF? LEF? Lebensabschnittsgefährt? Nee, LEF. Okay, egal. Und ich, leibeigene Frau, LEF. Wer hat neben Jonas Ripper war, müssen wir gleich noch drüber reden. Ja, egal. Oh, warte mal. Die Hamburger Friesers führen 2-1, 1-2 in München. Gott. Cool. Mein Toralarm ist gerade. Das reicht schon, dass du das immer zitterst. Also, Loglese, pass auf. Da auch meine LEF und ich nach langem Suchen nichts fanden, schauten wir uns die vorgegebenen Log-Einträge auf dem Smartphone an, was unsere Vermutung zu bestätigen scheint, wahrscheinlich gemuggelt. Wenn der berechtigte Verdacht besteht, jetzt kommt's, die Erklärung. Wenn der berechtigte Verdacht besteht, dass die Dose gemuggelt wurde und der ohne auf zahlreiche nicht gefunden, nicht reagiert, ist es, jetzt Ausrufezeichen, legitim, mit einem Foto zu loggen. Wo das vorher? Ist es nicht. Das war bestimmt Gutenberg hier. Das ist ohne Quellenangabe. Ja, nee, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weißt du, da haben wir noch. Nee, einen. Das Wort. Nee, also es hat aber gereicht, um das schön zu, auch noch schön zu formatieren. Also ja. Das ist nicht nur so, sondern es ist auch verschiedene Farben und so weiter. Hammer. Oder? Ist legitim. Ja, wenn er das irgendwo gelesen hat. Also das hatte ich noch nicht gehört, aber ich sage ja, also das da staune ich auch manchmal nur noch. Ich mache jetzt für dich nochmal den Schnelldurchlauf. Das habe ich nämlich hier unseren drei Zuhörern, die wir noch haben. Ich muss mal gerade mal gucken. Ich soll hier irgendwas... Ach, das werde ich mir dann weglegen. Wir kriegen gerade einen Tipp hier aus... Na, ein paar hören ja noch zu. Ich staune immer, wie lange die alle durchhalten, obwohl... Ja, weiß. Das ist genau. Wenn der berechtigte Verdacht besteht, dass ich die Dose nicht gefunden habe, darf ich die länger vloggen. Richtig. Der ist gut. Die Logs von Heckenland, die packe ich mir mal zur Seite. Die kommen, nehmen wir beim nächsten Mal oder so. Also wir sammeln. Von da aus immer gerne. Wenn ihr irgendwelche Logs habt von sowas, ruhig und uns schicken. Wir sammeln immer gerne fürs nächste Mal. Ja, ich habe dich natürlich, während du weg warst, in höchsten Tönen gelobt. Das höre ich mir da sowieso nachher. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das Ding hier überhaupt noch läuft. Ich weiß gar nicht so genau, wie viel der aufnimmt. Wir sind... Oh, scheiße. Sind wir schon seit einer halben Stunde raus. Ach nee, ich gestehe, ich habe... noch mit Heidi gesprochen, ich sage, naja, vielleicht kommen wir jetzt auf eine Stunde, dann meckern die alle nicht mehr, dass das so lange geht. Und dann hast du eine 2-Gigabyte-Karte reingeschoben. Die wird langsam voll. Nee, 4, aber die hält auch nicht mehr. Pass auf. Hast du nicht... Ich habe den Jungs jetzt mal erklärt, warum wir die Frage einführen, aber du weißt ja noch nicht richtig den Grund. Ich lese dir kurz vor, ja. Es gibt einen Kurs, da werden folgende Fragen beantwortet oder Themen behandelt. Welche Cache-Arten gibt es? Was sind die Unterschiede? Was benötige ich aus Ausrüstung? Erklärung von Fachbegriffen, Bedienung von unterschiedlichen GPS-Geräten, braucht man ja, man muss ja auch alle bedienen können. Geocaching-Grundsätze, Cacher-Etikette, welche Hard- und Software gibt es? Und Sie hören sich die Fragen auch zum 1000. Mal an, alles klar, wie teuer? Was wärst du bereit dafür zu bezahlen? 49 Euro. Hast das gesehen? Den Scheiß habe ich auch gelesen. Nee, Entschuldigung. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Scheiß kann ich das noch nicht mal nennen, weil... Der Typ, der das macht, ist ja selbstständig. Das ist ja der... Nee, Namen will ich auch nicht nennen. Das finde ich immer doof. Podcast schlecht machen wollen wir Wir wollen andere schlecht machen, aber nicht sagen wen. Richtig. Nein, aber im Ernst. Der Typ hat einen eigenen Laden. Ja, aber ich glaube, der macht das nicht, sondern das macht jemand, nicht er, sondern... Meinst jemand, du? Der, ja. Einer, der von hier kommt? Jemand, der sich damit auskennt. Ja, dann kommt er nicht von hier. Aber ich habe mir gedacht, wir sind eigentlich so blöd. Wir wollen bieten das hier kostenlos an. Wir müssen eigentlich pro... Ja. Also wir nehmen nicht neu, wir müssen... Weißt du, wie Wettbewerb funktioniert, wenn wir es selber anbieten? 48 Euro. 48 Euro. Ich glaube, 10 Leute dürfen teilnehmen oder 20. Ich weiß gar nicht. Nee, 10, glaube ich, hat er das begrenzt. 490 Euro, 2 Stunden, guter Stunden. Also ernsthaft, habe ich lange drüber nachgedacht? Ob du es machst? Nee, ob was ich davon halten soll. Ja? Ich habe, mein erster Gedanke war auch, oh, was für wieder ein so Beschisser. Aber nein, finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Der hat einen Kescherladen und was er da macht, finde ich durchaus legitim. Er bietet das an. Es muss ja keiner. Er ist auch nicht so, dass er irgendwie mit überbordenden Worten oder so das macht. Ganz im Gegenteil. Er bietet das relativ sachlich an. Und wenn es wirklich Leute gibt, die bereit sind, das zu bezahlen, dann kann ich eigentlich nur hingehen, in die Hand schütteln, Hut ziehen und sagen, Mann, hast du eine gute Idee gehabt. Und ehrlich. Und dann überreicht derjenige, dem du die Hand geschüttelt hast, also den Teilnehmer, dir ein Logbuch von der Cash aus Dresden und sagt, hier kannst du noch loggen. Nein, aber Bernd, das ist mir lieber fast, als wenn da die 10, die da hingehen, die würde ich jetzt, ich muss das jetzt mal vorsichtig betonen, ich will ja auch keinen beleidigen, aber die würde ich jetzt nicht als die hellsten bezeichnen, weil sonst würden sie sich mal kurz im Internet belesen und selber wissen, worum es geht. Die gehen da jetzt hin. Dann kriegen die eine vernünftige Einweisung. Ich glaube, der, soweit ich kenne den Typen selber nicht, aber soweit ich von dem gehört habe, ist das schon echt ein guter. Und dann kriegen sie eine vernünftige Einweisung. Erst habe ich auch gedacht, boah, dann latzt der mal eben 500 Euro ab. Nee, davon muss der seinen Laden betreiben, davon muss der Steuern zahlen. Also von daher fand ich das dann gar nicht mehr so abwegig, weil, wie gesagt, wenn es Leute gibt, die tatsächlich diese Dienstleistung haben wollen, ja, wunderbar, soll er sie doch anbieten. Also, nee, finde ich. Mir geht es nicht um die Dienstleistung. Mir geht es einfach darum, erstmal die Frage, muss ich mit jedem Scheiß Geld verdienen? Wenn du einen Laden hast, ja. Muss er, ja. Weil, dann die Frage, wer bezahlt das? Und dann die nächste Frage, also für die Themen sind mir relativ, ist eigentlich viel zu wenig. Ja, also ich erfahre jetzt nichts, was ich auch nicht so irgendwie bekommen könnte. Ja. Und dann natürlich auch die berechtigte Frage, wer geht da hin? Inklusive, was wäre da? Und Versandkosten, ja. Ja, wer da hingeht, würde mich auch interessieren. Aber grundsätzlich. Aber wahrscheinlich ist das so ein Gag. Nee, das glaub ist ich gar nicht. Glaube ich nicht. Also wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, oder du hast recht, muss man mit allem Geld verdienen, aber in dem Fall würde ich sagen, ja, weil von so ein paar Coins verkaufen, kann er nicht überleben. Und ich finde es nicht schlecht, dass er den Laden hat. Der kriegt, ich war einmal, wollte ich dahin, habe den nicht gefunden und dann habe ich gedacht, einen Kescherladen, den ich finde, muss ich nicht haben. Aber der ist sehr gut besucht. Die sind alle sehr begeistert, die da sich jeden Donnerstag zu diesem Schlado treffen. Ich höre nur Gutes davon. Also von daher soll er... Der macht einen super tollen Kaffee. Ich war auch schon in dem Laden. Ach so. Und wenn er 10 Leute zusammenkriegt? Ich muss mir halt... Das ist natürlich... Geocaching ist natürlich, wenn du so einen Shop hast, ist auch ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt jemand, der sich... Ja, hat ein GPS-Gerät. Ja. Und ansonsten, ja, wenn ich was brauche, dann bestelle ich mir was. Aber ich brauche jetzt nicht wirklich viel. Was habe ich mir als letztes gekauft? Ich würde bei ihm schon deswegen nicht kaufen, nicht weil er schlecht ist, um Gottes Willen. Aha. Aber alles, was ich dazu kaufen kriege, kennen auch alle. Das heißt, da kaufe ich Verstecke, die dann alle kennen. Das ist doch irgendwie... Wir machen das Schweigende Mehrheit T-Shirt. Ja. Und das lassen wir da verkaufen. Das gibt schon, habe ich als Pulli. Das hättest du jetzt nicht sagen. Wir machen das Original Schweigende Mehrheit T-Shirt. Mit Schwitzflecken. Nee, T-Shirts gibt es, glaube ich, auch schon. Dann würde ich eher Klopapier. Das passt mir zu uns. Ja, können Sie sich mit uns... FTF ja. Oder was? Genau. Ich habe da übrigens, weil ich habe mir gedacht, ist das denn so schwer dargestellt jetzt auf dieser Homepage? Man muss sagen, dass geocaching.com nicht wirklich gut darstellt, was Geocaching ist. Ja, bevor du drückst dich da in diese Guidelines rein. Ganz schlecht sogar. Ganz, also das ja, ist wirklich, ich finde das auch. Das ich ist, will noch Reviewer werden. Das ich kann hier nicht so meckern. Ich muss das anders verpacken. Hat sich auch nicht wirklich. Guck mal, der einmalige Plastikgrabe als Cash-Verstecke. Ich muss immer lachen über diesen Stein, den sie heute verkaufen. Den habe ich 2006 das erste Mal eingesetzt. Den gab's bei Pearl. Also, den gab es bei Netto für 2,99. Ja, früher gab es über Pearl. Ich glaube, okay. Der hat auch noch nicht mal einen Euro gekostet. Wäre immer teurer, ne? Ja, die hatten auf, wo war das, in Koblenz, hatte JR dann irgendwann gefunden, da hat einer so Schneckengehäuse verkauft, irgendwie 10 Stück für 5 Euro. Gibt alles, gibt jetzt, was hatten wir oft im Mega Pro, da wird so Holz, also so diese Holztoken, ja, Holzchips, ja. Kannst du ja machen, kostet auch Kohle. Ja, aber bei den Schnecken habe ich die Befürchtung, dass da jetzt 10 nackte Schnecken rumlaufen, dass er die nicht nur so gesammelt hat. Stell mal vor, du bist so Schnecke, lebst dein Leben, dann kommt irgendeiner weg. Und dann habe ich eine ganz tolle, dachte ich mir natürlich auch, kennst du eigentlich alle Geocaching-Begriffe, die es so gibt, diese ganzen Abkürzungen? Ja, überhaupt nicht viel. Also. Und da gibt es eine Seite, die ist schon ewig am Netz, nennt sich geolex.locus mit C geschrieben. Prime zusammen.net. Also geolex.locusprime.net. Da werden die Geocaching-Begriffe erklärt. Und da gibt es wirklich welche. Oh, das geht. Verrat doch nicht alles. Wir wollen doch eine Zuschauerfrage einführen. Ja, das ist ja billig. Was lesen heißt die ja selber. Habe ich jetzt hier, ich habe mir überlegt, wie können wir das aufbauen? Was heißt FTF? First to fuck. Das fiel mir vor uns nicht ein. Weißt du, ich hatte Freddy Pint Frieda oder sowas. Ach so, ja. Wenn wir schon beim Erklären noch so schön sind, ne? Machen wir den Erklärbär jetzt. Ja. Das fiel mir nämlich auch auf diesem Event. Also dieses Event hat mich wirklich wieder zum Cachen gebracht. Ich kann es nicht anders sagen. Da ging es wieder drum, T1. Welches Event? Auf diesem, dass du nicht sagst. Dass ich nicht, dass ich, das Event, das ich nicht nennen will. Das geheime Event. Wenn jetzt einer mal stalkt, dann sieht er sehr schnell, dass das vielleicht in einem Ort war, den es nur im Fernsehen gibt. Das hättest du machen, du hättest natürlich jetzt bei JR dieses Script dir basteln sollen für die Website, sodass man dich nicht stalken kann. Och, das ich weiß, welches Punkt, mir ist es jetzt gerade. Siehst du? Ja, okay, erzähl. Und da ging es dann drum, da war einer wirklich, der, also das ist ja auch immer, es ist ja mal gleich, ich weiß nicht, das ist aber, da bin ich ja nicht anders, aber Geocacher ist immer gleich so Schaum vom Mund beim Erzählen. Und der war auch da. Wie das denn sein könnte, er hätte da T1 gemacht, der wäre überhaupt nicht behindertengerecht gewesen. Da war es. War er denn behindert? Nee. Hat er ein Handicap? Nee, gar Handicap. Nix. Gar nichts. Nix. Der wagte einer einzuwerfen, dass dafür das Icon gebe, Rollstuhlfahrer. Ja, aber der Behinderte macht doch, der filtert doch nach, nicht nach Icon, sondern nach T1. Ich sag, wieso soll denn jetzt ein Rollstuhlfahrer nach T1 filtern? T3 kann er durchaus ein Wandercache sein, den kann ein Rollifahrer auch machen. Also wozu, müssen wir ich, ja, warte, wozu ich so aufrufen möchte, wo ich so drauf hinaus will, ne? Wenn man denn auf Events schon groß rumtönt, dann tut euch doch bitte und auch anderen den Gefallen und informiert euch vorher, ey, und lest einfach mal nach. Ich hab einfach mal, es hat mich 3 Sekunden gekostet, bei Groundspeak auf die Seite zu gehen und mal nachzulesen, was T1 dann bedeuten soll. Mhm. Ich habe es mir nicht ausgedruckt, doch. In plain sight or can be found in a few minutes of searching. Ja. Das heißt, klar zu sehen oder war schnell das T1? Zu T1. Nicht T1. Also klar zu sehen oder schnell zu finden. Okay. Von behindertengerecht steht da gar nichts. Dafür gibt es eindeutig das Icon. Stimmt, das war damals auch so. Da hat mich habe ich mal meinen ersten Cache oder meinen zweiten. Und den hatte ich auch 1-1 und da hatte mich der Reviewer angeschrieben und hat gesagt, wenn das 1-1 ist, dann setzt doch bitte das behindertengerechte dieses Attribut. Ja. Damit es auch für solche Leute, also damit es ja, das finde ich auch okay, Handicap ja. People finden können. Aber ganz ehrlich, das ist auch Geocaching ist auch ein Sport. Also ich kenne ganz ein oder zwei Rollstuhl, wo ich kenne die nicht, aber ich weiß, dass ein oder zwei Rollstuhlfahrer weiß ich, dass die cachen. Und es ist ja auch okay, das Icon zu setzen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber von T1 auf Rollstuhl hin, es wird immer. Nee, das ist. Ja. Und dann auch, ja, die filtern dann. Ich wollte ihn erst schon fragen, wie viele Behinderte kennst du denn genau? Weißt du, aber das sind so Leute, wenn die schon so anfangen, dann halte ich lieber einen Rand und das hat keinen Sinn. Mit denen lässt du auch nicht diskutieren. Kennst du den? Ja, kenne ich. Und ich habe gedacht, ach, lass ihn mal reden. Aber auch größer 10 Kilometer kann durchaus rollstuhltauglich sein. Also ein Lüneburger Heide Wandercache ist jetzt nicht rollstuhltauglich. Aber das nee, ist Gottes auch nicht, Willen. Ist auch nicht gesetzt. Und ich persönlich glaube auch, wenn man so ein Handicap hat und im Rollstuhl sitzt, dann wird man sich und das Hobby betreibt, dann wird man seinen Filter schon so weit optimiert haben. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Website. Müssten wir eigentlich mal googeln, ob es eine Website gibt. Rollstuhlcacher. Stimmt. Das ist so ich meine, Cacher. Ich hätte da sogar mal was von gehört. Ne? Ja, aber so allgemein, wenn ich mich drüber aufrege, soll ich das ruhig tun, aber ich soll nicht immer für andere sprechen. Da hatten wir schon im Zweiten Weltkrieg genug von, die für andere gesprochen haben. Redet über euch selber und wenn euch irgendwas stört, dann nehmt euch selber als Beispiel, aber fangt nicht an, uns zu erzählen, wie Rollstuhlfahrer ihre Filter setzen. Kann man mal was sehen? Kam der aus Österreich? Kann man sehen? Was? Nee, der mit dir gesprochen hat, ist kein Österreicher. Nee. Österreich, wenn ihr sein könnt. Ich kannte ihn auch nicht weiter. Ich hatte das Gespräch nur so am Rande mitgehört und habe auch gedacht, nee, jetzt mischte dich nicht ein, da kommt nichts mehr raus. Hätte ich vielleicht auch mal tun sollen, sachlich, aber auf dem Event will ich dann auch nicht, naja. Wolltest du nicht machen. Genau, genau. Ja, das ist sowieso immer so auf Events. Ich finde das immer, also entweder hast du diese Ereiferer, ja, die dich dann überzeugen müssen. Ja, Fanatiker nenne ich die. Oder du hast die in der Ecke Sitzer, die mit dir nicht reden. Also ich finde es als Neuling unheimlich schwierig, auf dem Event in Kontakt zu kommen. Das war früher besser. Also wenn früher war nicht wirklich alles besser, aber das war früher besser, ja. Und dann, ja gut, vielleicht hast du auch ein paar Neulinge, dann die sagen dann auch nichts. Ja, aber ist auch mal schwierig. Dann wird auch schnell mal gesagt, ja, du als alter Hase kannst doch auf die Leute zugehen. Ja, kann ich. Und mit was soll ich mich jetzt mit einem unterhalten, der 10 Caches gefunden hat? Der erzählt mir dann, dass den er gestern an der Kloschüssel hängen gefunden hatte, geiler Cache war. Es ist gar nicht böse gemeint, aber das ist dann schwierig. Ich versuche das auch trotzdem, aber das ist dann schon schwierig. Weil man will sich über das Cachen unterhalten und hat völlig unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Also ja, ich find's auf Events auch immer sehr schwierig, wenn es dann nur um Caches geht. Ja, also, kennst du den, der ist toll? Ja, kennst du den, der ist toll? Also ich finde das, was mache ich auch immer, ich setze mich dann auch immer, also ich finde es auch gut, wenn Leute so rumgehen, aber ich sitze dann immer so und dann reden wir über alles Mögliche. Ja. Welchen Filmtipp? Hat heute noch Olli McFly irgendwo, dem habe ich den Tipp schon Grave Encounters. Ein Horrorfilm habe ich mir mal irgendwann zu Hause angeschaut und hätte ich den gesehen, bevor ich bei den Teddys in diesen Lost Place in diesem Insta gewesen wäre, wäre ich nicht alleine oben an der Etage lang gegangen. Unglaublich. Hier kam sowieso vor in der Die Frage, die haben wir ganz, ganz so vergessen im Hintergrund, was wir von diesem Film-Events da halten. Die finde ich genauso hohl wie den Film. Also soll jeder Spaß an dem Film haben, aber auch der Film hat für mich nichts mit Cachen zu tun. Ja, aber da wird das Cachen nur wieder benutzt, um Leute zu kranzen. Ja, aber funktioniert wunderbar. Es funktioniert bei Kursen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, na gut, der Film Lost Place, scheiße. So, dann gehe ich auf meine Lieblingsplattform filmstarts.de und sehe eine Kritik. Und gar nicht mal so schlecht. 3 von 5 hat der Film, also der Film hat was, aber ich möchte jetzt, ich glaube, das Bescheuerste wäre, wenn du in diesem Film sitzt mit dem GPS. Ja, das meine ich, aber ich muss den Film mal trennen vom Cachen. Der hat für mich ist das schön, wenn er gut ist. Ich gucke mir den auch, mich interessiert da einfach auch nicht. Das ist jetzt gar nicht negativ, ich sage ja nicht, der Film ist schlecht, nur für mich ist er völlig belanglos. Wenn mich ein Lost Place interessiert, muss ich den selbst gesehen haben. Ich habe schon etliche Lost Places, auch bei JR. Das sind immer tolle Fotos, aber wenn ich da nicht selbst war, kann ich da ganz wenig mit anfangen. Und weiß ich auch nicht, die sollen den Film ja ruhig hypen und alles, aber dafür so viel Geocaching, was hat das mit Geocaching zu tun? Dann kann ich mir auch Donald Duck, Bums Daisy Duck gucken, das ist dann auch irgendwie ein Cacher-Event oder was. Das hat doch alles. Der wird aber auch nicht größer von. Ja, aber da werden so innere Zusammenhänge hergestellt, die echt völlig an mir vorbeigehen. Aber liest du denn dann eigentlich Magazine, die so Lost Places behandeln? Nö. Finde ich total faszinierend. Es gibt ja dieses kostenlose PDF, was du ja reinziehen kannst auf dein iPad oder dein schlechtes Android-Gerät. Oh ja. Rotten Magazine, Rotten Places. Nee, ist irgendwie gar nichts. Hammer. Ja, aber man muss das mögen. Ich guck da rein und denke mir, ja, da war ich noch nicht. Ich guck da rein und denke, Mann, cool, da stehen Russenpanzer mitten in der Landschaft rum, toll. Finde ich erstmal toll. Ich muss da nicht unbedingt gewesen sein. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist so, nee, das. Weil Lost Places ist ja sowieso jetzt so ein Thema, ja. Also nachdem ich, was ich da auf diesen Mega-Events gesehen habe, ich will jetzt nichts gegen diesen Shop sagen, aber wer genau dieses T-Shirt trägt und das passte dann irgendwie 1:1 zusammenkrölen. Da sind wir wieder beim Geschlechtsteil vergrößern. Ja. Man muss dann unbedingt auf jedem Lost Place gewesen sein. Habe ich auch schon mal getroffen. Auf einem Lost Place alles, man muss dazu sagen, unsere letzte Daimler-Tour war im Lost Place Land. Mhm. Was hast du alles getroffen? Du hast getroffen von Leuten, wo ich persönlich sage, so verhält man sich. Mhm. Ich bin auf dem Lost Place jemand, knipst viel rum. Renn irgendwo rum, hab durch Zufall das Final gefunden. und guck mir die Gegend an. Find das alles sehr spannend. Dann gibt's welche, ey Markus, hast du schon stehst ja, hier? Ja, die hörst du 3 Kilometer vorher. Das ist wohl wahr. Dann hast du welche, die dir erzählen, wie cool das ist, dass sie nur Lost Places machen und. Ich finde auch schön, dass die Schweigende Mehrheit wieder gibt. Danke und gute Nacht. Ja, Rotten Places. Vergessen. Das ist sauber. Ja, man muss man halt auch eine Beziehung zu. Übrigens, Suja ist gut, die müssen wir uns warm halten. Die hat mal leckere Schokochips geschickt. Die das waren sagst echt, du jetzt, wo sie weg ist. Die waren echt cool. Ach, sie hört die Konserve. Ja, stimmt. Also nochmal. Nee, die waren richtig gut. Also das Suja, muss wir brauchen die leckeren Schokochips. Diese Schokochips, die waren echt klasse, ja. Das liegen hier eigentlich noch so rum, ist das nicht schon abgelaufen? Nee, die müssen wir auch mal langsam wegessen. Das ist das die. Das kann ich nicht alles wegessen, dann mache ich ja auch. Ja, aber ich verteile das jetzt auch langsam, weil da stehen ja noch, da steht noch Markus-Name mit drauf. Ich habe jetzt das aus dem Logo überall rausnehmen lassen, falls das noch nicht aufgefallen sein soll. Mir nie aufgefallen. Jetzt stehen gar keine Namen mehr drin. Wir sind flexibel. Ja, wer weiß, was noch kommt. Also wenn wir die alle essen, dann bin ich auch bei 10.000 Kalorien am Tag. Ja. Das darf natürlich. Also wenn du noch irgendwas an Süßigkeit brauchst und da unten steht noch was, alles Hörergeschenke. Da oben ist auch noch was drauf, also immer bedienen. Ja, unten im Keller ist alles für den Podcast. Sauber. Oh, so. Also wenn jetzt draußen die Welt untergeht. Hier überleben wir noch eine Weile, ja. Eine Weile mit Süßigkeiten. Was ich dich jetzt nochmal frage, waren wir jetzt durch bei diesem Thema Lost Places? Hast du noch was? Lost Places ist für mich sowieso so ein Thema, das eigentlich durch ist. Also nicht im negativen Sinne, sondern einfach beim Cachen kannst du keine Lost Places mehr bedosen, weil danach sind sie ja bewohnt. Da kommen die ersten 200 Geocacher am ersten Wochenende. Das war auch so schlimm. Also wir waren im Wampenschleiferland, sagt ja was. Ja. Will ich jetzt auch gar nicht groß ausführen, jeder kennt es eh. Kein Lost Place ohne andere Cacher. Aber nicht ein Team oder zwei, sondern durchaus drei Teams. Ja. Dafür können die jetzt auch nichts. Wenn wir sagen, okay, dann warum fahrt ihr dahin? Dann seid ihr gleich gerecht wie alle, ja. Aber es ist tatsächlich so. Also wir müssen diesen Hype mal, ich glaube, ein bisschen entzaubern. Ein Lost Place ist einfach nur ein verfalltenes Gebäude. Da gibt es keine Geister. Habe ich den Film eigentlich schon gesagt? 12 Encounters. Da gibt es Geister. Ist auch drin. Und, ja, aber du brauchst ihn halt für dicke Hose. Lost Places sind unter anderem, nicht alle, aber unter anderem für viele auch einfach auf dicke Hose zu machen. Ja, ich habe 17 Lost Places gemacht. Ich hatte mal wirklich, ich mach's ja gar nicht sagen, weil der hat auch noch so nett gemailt, der hat uns nämlich auch zugehört. Ich habe mal einen Hamburger getroffen, der hat sich auch so ein bisschen vorgestellt als Lost Place Spezialist. Was heißt das? Ich hatte nicht erwähnt, wer ich bin. Er hatte so 500 Pfunde und 30 Lost Places gemacht. Okay, Lost Place Spezialist. Wir hatten zu der Zeit so 8000 Pfunde und irgendwie 1000 Lost Places gemacht. Okay. Es war einfach so absurd. Das war gar nicht negativ, sondern ich musste einfach mir das Grinsen so verkneifen, weißt du? Das war aber auch nicht übertrieben. Das war jetzt keiner, der so richtig auf die dicke Hose haut. Aber das ist so ansatzweise, wo ich so sage, ja, Lost Places sind einfach halt auch so ein Aushängeschild. Also ich finde es, also für Leute, die sich da mit geschichtlich in so Geschichtsspuren und so weiter, die da fotografieren, muss es die Hölle sein. Ja. Die Cacher sind da irgendwelche Kiddies rum. Ja. Sehe auch so. Und du findest immer Bierflaschen. Das ist immer ganz gut auf Lost Places. Musst du eigentlich mit einem. Und Batterien. Ja, Batterien helfen dir ja nicht, aber Bierflaschen, dann kriegst du schon fast die Reise wieder raus. Hätten wir alles mitgenommen, hätten wir unsere Benzinkosten wieder rausgekriegt. Das glaube ich. Ja? Aber ich bin auch bei Lost Places, habe ich das Problem, wenn die liegen meistens weit im Osten. Und wenn ich einen davon gemacht habe, habe ich keine Lust mehr, einen weiteren zu machen. Ich möchte den dann genießen. Und ich persönlich bin einfach jemand, der dann auch so, ich brauche einen Tag, um den sacken zu lassen. Ich mache dann auch keinen anderen Caches, kein Tradi, kein Multi, nichts mehr. Ein Lost Place, Ende. Damit der richtig erst sackt. Aber gut, ich kann mir es auch leisten, weil ich nur 4 Tage die Woche arbeite. Das heißt, ich habe dann immer einen Tag mehr zur Verfügung. Okay. Aber ich könnte keine 3 Stück an einem Tag machen. Da wüsste ich ja nicht mehr, was ich im ersten alles erlebt habe. Doch, wir konnten das. Da kannst du es tatsächlich, weil du von Cache zu Cache Luftlinie 1 Kilometer mit dem Auto fährst. Und die auch nicht so lang sind. Die sind da auch nicht so 22 Stationen plus 2 Funde, 2 Hints pro Station. Und natürlich, wenn ich dabei bin, ja, ja, nee, ich gehe ja, renne ja mal durch direkt zum Final. Ja, Feinde. Nee, ich habe die Final-Koordinaten meistens auch schon mit. Wie hältst du das eigentlich mit Bildern, die du hochlädst? Oh, ich schaue da alles Mögliche hoch. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Das dachte wahrscheinlich Lambda Map K auch. Der ist das der Nackige? Ja. Hintergrund, also wir hatten auch dieses Jahr ist natürlich irgendwie wieder so eine Dein-Mutter-Tour geplant und der ganz große Favorit, den wir jetzt haben, ist Nackt-Cachen im Harz. Da gibt es so Nacktwanderwege und dann würden wir also dann ja wohl ja, das wollen wir ganz kurz überlegen, würde das klappen? Ja, bei einigen klappt es nicht. Weil da müssen sich irgendwas hochbinden, sonst schleift das. Mm. So, und ich weiß nicht, wie ich über Google gekommen bin. Auf jeden Fall Cachen in Verbindung zu Nacktwanderweg Harz hat dann ein Bild ausgeworfen von Lambda Mapcar via das. Ist das er und sie, ne? Er und ja, sie. Das hatte ich gesehen. Sie sieht gar nicht schlecht aus. Naja, also ich meine, schreiben hier auch noch richtig schön lange. First to find naked. Er nickt. Er sieht auf jeden Fall mega verklemmt aus auf diesem Foto. So nach dem Motto, ey komm, lass uns mal jetzt... So? Ich guck mal hier, ich meine, klar, verdeckt er alles, sonst wäre es ja jetzt nicht möglich. Na gut, ich würde jetzt auch nicht meine Prostata unbedingt mitfotografieren wollen. Und außerdem würde das Bild sonst wahrscheinlich gelöscht werden, weil die Amerikaner sind ja nun... Ja, du, das existiert ja schon seit 2009, haben sie es gefunden. Hat Jeremy noch nicht gesehen, ja. Ja, also ich, ja gut, es gibt ja auch diesen Nacktcacher. Das ist ja irgendwie... Ja, ja. Amerikaner haben ja irgendwie, weißt du, bei uns macht Fernseher an, 20 Uhr, siehst du nackte Brüste und Amerikaner sehen das halt nicht. Und deswegen müssen die nackt zum Geocachen gehen. Das aber stimmt. Dann doch, wenn du Bock hast und nicht, wenn du so verklemmt. Also der guckt wirklich so, scheiße. Ja, ich weiß ja nicht, wer das fotografiert hat. Ja, wird wohl ein Selbstauslöser sein. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Also da musst du echt aufpassen, weil Google findet alles. Und der hat, das war das einzige Mal, dass er nackt abgebildet ist. Der cached immer noch, sporadisch. Ja. Aber kriegt er nie wieder raus. Also ich hau alle Bilder rein, aber nackige bin ich auch selten unterwegs. Also von daher ist das nicht so tragisch. Ich finde das immer so, manche sind ja, sie wollen auf keinen Fall Bild von sich im Internet. Oh, hab ich auch. Ist okay, wenn sie das möchten. Hatte ich ganz am Anfang auch. Weißt du, da habe ich mir immer so einen schwarzen Streifen über die Augen gemacht. Bis ich dann irgendwann gedacht hatte, das ist auch beschissen. Ja, mich hat das wie so, ich habe ja früher immer so Filmchen gemacht. Da war dann auch mal einer auf irgendeinem Gewehr. Ich will aber auf keinen Fall gefilmt werden. Ich sage, dann gehst du zur Seite, wenn ich komme. Das ist dein Problem, nicht meins. Also das war mir einfach zu blöd. Sorry, aber sollen sie machen, will ich auch gar nicht verurteilen, wenn sich einer so sehr aus dem Internet komplett raushalten will. Ist ja okay. Aber ich finde es alles ein bisschen komisch. Ich finde es auch komisch, nicht im Internet erscheinen zu wollen und dann zu cachen. So, kann ich Name, Datum überall nachlesen und dem sein ganzes Leben verfolgen, ja, aber will nicht erscheinen im Internet. Das ja, deswegen logge ich auch nur noch mit Not. Bin ich mittlerweile bei 50.000, ja? Ja, und nee, ab und klar, zu mal Founds. Nee, also du kannst auch mit dann kannst du aber auch mit Founds machen. Aber bei 10.000 springt der wieder um. Ich will das nicht machen, weißt du, dann gehst du auf so ein Event und dann wirst du so angebildet, ja, und sich alle so mit der Nase in Dreck und hier. Das ist, wobei, das ist kein Witz, das ist wirklich doof. Das ist auch immer noch so. Ich habe mal einen kleinen Jungen hier im Ort vor mir gehabt, der hat fing an zu stottern, als er hörte, wie wir sind. Huh. Ernsthaft, das kam es dir schon doof bei vor. Also das, da kann ich auch nicht gut mit umgehen. Wir müssen Poster, also ich rede immer von mir, ich würde mich da einfach anhängen mit meinen paar Funden. Poster, wie damals aus der Bravo, weißt du, so zum Aufkloppen, du und ich mit so einem GPS-Gerät hin und dann oldschool. Naja, das Problem ist, man ist natürlich selber schuld. Also ich meine, ich habe diese Filmchen damals gemacht, ich habe Podcasts aufgenommen, ich schreibe im Internet viel, also mir ist schon durchaus bewusst, dass ich selber schuld bin. Ich sende auch gerne, aber ich hätte auch nicht das Problem, wenn mich trotzdem keiner kennen würde. Leider funktioniert diese Kombination nicht. Ja, aber das wäre cool. Ehrlich, erkennen sie ja dann entweder am Schnaufen oder am Krummeln. Die Stimme ist meistens echt das Problem. Wir waren irgendwo im Nachtcache und ich sagte nur, wollen wir jetzt los? Oh, und so. Oh nee, das ist einfach so, da könnte ich weinend nach Hause laufen. Ich will das nicht. Da bin ich nie so der Fan von. Ich lebe lieber ich alleine. Ich mach das jetzt immer so. Ich schieb dich immer vor jetzt. Ja, nee, wenn ich so Cacher treffe, die ich jetzt nicht kenne, das ist ja heutzutage, bist du ja kaum noch alleine. Ne? Du triffst ja, bist am Cache, denkst du, ja, oh, da hinten macht denn der da so. Warum steht denn der so blöd in der Gegend rum und telefoniert mit seinem Garmin? Oder genau. Läuft komisch vorbei? Oder ja, das ist das Übliche, ja. Und dann lässt es ja sich auch nicht vermeiden, dass du mit diesen Cachern... Wir gucken hier. Ja. Ich glaube, bei 2.20 bricht er nämlich ab. Oh Gott, wie viel haben wir? 2.19? 2.12. 2.12. Ja, der kann nicht mehr als 2.20 wegen 2 GB oder irgendwas. Oh Gott, da müssen wir gleich aufhören. Und dann sage ich jetzt, dann läufst du ja mit denen so und irgendwann kommt die Frage, und wie viel hast du schon? Ja, das stimmt. Und dann sage ich jetzt immer 2. Das ist jetzt mein dritter. Weil das ist ganz interessant, dann die Reaktion zu hören. Weißt du, dann bist du nämlich der Newbie. Und derjenige erzählt dir, wie es läuft. Das musst du echt machen, das ist perfekt. Coole Idee. Ja, Heckenland, vielen Dank. Reicht auch nachher, kein Thema. Wir müssen zu 2.20, 2.12, wollen wir jetzt noch was singen? Nee, die anderen Themen bewahren wir uns einfach fürs nächste Mal. Wir sehen aber jetzt auch wirklich viel von dem Zettel. Also und mein Zettel ist ganz gut durchgearbeitet. Und wir haben noch. Ja, und wir haben auch noch Logs, die reichen alleine für, glaube ich. Ich sage nur noch Geocaching, Tangas für Frauen. Ja. Ach ja, so, ihr müsst einen Cliffhanger machen, ne? Der sexy Coin, der rumgeht. Token, über Token müssen wir auch noch sprechen. Über Token, ich habe dir mal einen mitgebracht, damit du mal siehst, wie das aussieht. Hast du tatsächlich so einen Scheiß? Ja. Entschuldigung, hast du tatsächlich so einen Token? Ich habe ihn geschenkt bekommen. Ja, aber die muss man doch irgendwie tauschen, ne? Oder sowas. Ja, die kann man auch tracken. Token ist das, ich will jetzt... Nicht jetzt erklären, das machen wir nächstes Mal. gut, dann ich stelle mal, die Token ist der Geocoin für Verlierer. Wir haben auch nächstes Mal, ich habe nämlich eine offizielle Stellungnahme, okay, von? Steht auf deren Seite, aber ich nenne es mal offizielle Stellungnahme zum Loggen eigener Caches. Von wem? Ja, oh. Von Groundspeak. Guck mal, selbst Andi verlässt uns jetzt, dann Andi tschüss nach. Mädels, die machen jetzt alle Schluss da. Das machen wir jetzt auch, glaube ich, oder? Ja, wir machen Schluss. Wir haben ja das Wichtigste erreicht, ne? Das für Sie, das habe ich vorhin, wollte ich das einmal ansprechen. Der Quasselkasper macht ja immer eine Statistik. Ja, witzig. Ja. Und wir, im ersten Quartal, wie schrieb er so schön, gab es drei Podcasts, die über eine Stunde im Durchschnitt waren. Und einen, der über zwei Stunden im Durchschnitt war. Also wir müssen schon den längsten behalten. Ich habe ernsthaft gedacht, wir schaffen das auf 60 Minuten zu drücken, damit wir ein paar mehr Zuhörer kriegen, weil ich glaube, viele hören das einfach nicht, weil es zu lang ist. Weil die es nicht mehr wissen, weil die einfach nicht wissen, dass hier der tollste, coolste, romantischste Podcast ever ist. Nee, ich habe aber auch einfach keinen Bock, irgendwie früher aufzuhören. Guck mal, jetzt ist Andi gegangen. Das tut mir sehr weh. Wir haben ihn rausgehauen. Und morgen wird sie sich ärgern, dass wir nur noch 2 Minuten gemacht haben. Wir kommen auch gut hin. Ich weiß nicht genau, aber 2020, glaube ich, bricht der irgendwann ab. Weißt du, wo ich gestern 2014 hatte? Gestern bin ich durch die Gegend gefahren, praktisch von MacPom durch Schleswig-Holstein an einem Werbetafel vorbei für Rinderdung. Und weißt du, wie die geworben haben dafür? Kacke im Sack. Mit so einem Typen wie der hier für dieses Mobilfunk, dieser aggressive Bayer. Was? Bist du immer noch nicht dran? Mit so einem Typen klotzt das. Ich totgelacht. Okay. Ja, dann verabschieden wir uns doch, oder? Ja, ich sag's auch. Wir machen es kurz und einfach. Jetzt haben wir 2 Stunden rum. Ja. Das reicht. Bis die Technik mal irgendwann weiter ist. Audioqualität hoffe ich ist einigermaßen gewesen. Hören wir uns nachher selber nochmal an. Muss ich ja eh noch aufbereiten. Hat sich keiner drüber beschwert. Sagen wir jetzt auch einfach kurz und schnell gute Nacht. Schlaf gut. Das Abschiedslied. Das Abschiedslied. Ja, schlaf gut. Jetzt sind wir nehmen noch auf. Ne? Stop and save. Ja, save mal, ist mir doch egal. So, wir nehmen noch auf für die Party, dass ich das dann aus der Dose anhören. Ich weiß ja nicht, wie viele uns überhaupt noch zuhören werden. Ich finde meine Freezer-App so geil. Wie sieht es denn aus? Oh Gott. Ich weiß ja gar nicht, wie viele uns hören. Das ist ja immer das Problem. Du hast ja gesehen, keine. Die Statistik und wie viel die aussagt, weiß ich auch nicht. Oh, jetzt gehen sie auch gleich alle. Naja gut, das ist auch wirklich lang, aber ich habe mich dafür schaffen, dass mal 1 Stunde, 2 Stunden wieder. Der zeichnet auf. Alles gut, dann schalten wir jetzt die Dosenhörer auch ab und wünschen euch auch noch mal Gutnachtsle. Los, sag Gutnacht. Gutsnächte.